Unsere Zivilisation hat sich am Meer entwickelt. Die Entwicklung des Handels, des Austausches, aber auch der Aufbruch zu neuen Ufern in kriegerischer Absicht, auf der Suche nach neuen Lebensräumen, auf der Flucht. All das spielt sich am Meer und auf dem Meer ab und hat zu tun mit der sich entwickelnden Fähigkeit des Menschen, auf Seefahrt zu gehen, immer größere Entfernungen zu überwinden und verschiedene Regionen der Welt miteinander zu verbinden. In Beziehung zu setzen, könnte man sagen, und muss ich gleich eingestehen, dass diese Beziehungen die längste Zeit von imperialistischen Zielen, von Habgier und Raublust geprägt waren, von den Versuchen einer Gruppe, eine andere zu unterwerfen, zu berauben, zu unterdrücken. Zugleich hat es immer Handel und Austausch über das Meer gegeben und Forscherinnendrang und Neugier und Sehnsucht unter den Motiven der Seefahrerinnen und Seefahrer. Manche und mancher hat unglücklich am Meer gestanden, ihre Sehnsüchte auf das Wasser geworfen und ist in ein Schiff oder in ein Boot gestiegen. Der größte Teil der Lieder, so kommt es einem vor, die sich mit der Seefahrt beschäftigen, erzählen davon. Und auch unsere lange Nacht von der Seefahrt erzählt davon. Von großen Aufbrüchen und Entdeckungen, von falschen Annahmen und echten Erfolgen, von Erkenntnis- und Geschwindigkeitssprüngen, von Grausamkeiten und von großer Not und bewegender Musik. Die lange Nacht über die Seefahrt von Margot Litten. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Algerien. Ein faszinierendes und ein schönes Land, wenn wir dem Autor Glauben schenken. Und ein Land mit einer gewaltvollen Geschichte als französische Kolonie. Klaus Leggewin nimmt uns mit und zieht eine Bilanz seines Nachdenkens über die Entwicklung Algeriens. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Na, was sagst du? Wird das eine Traumreise? Leider nicht unsere Hochzeitsreise. Mandy, wie oft soll ich es noch sagen? Ich heirate dich so, wie ich geschieden bin. Und damit du siehst, wie ernst es mir ist, ich habe für uns beide die Hochzeitssuite gebucht. Oh, Sven! Du kannst so süß sein. Und nun musst du mir versprechen, dass wir während dieser wunderschönen Tage auf dem Schiff nicht von heiraten werden. Und wenn ich's doch tue? Spring ich von Bord. Blödmann. Heile Welt auf hoher See. Seit mehr als 40 Jahren segelt das Traumschiff über die Weltmeere, entführt uns dabei in exotische Sphären, lässt uns amoröse Abenteuer an Bord miterleben und bringt uns nach 90 Minuten sicher zurück in den Heimathafen. Mit der realen Geschichte der Seefahrt hat die Kultserie freilich kaum etwas zu tun. Über sie berichten wir in dieser langen Nacht. Folgen dabei den Spuren berühmter Seefahrer und ihrer Entdeckungen, erinnern an Höhepunkte und Katastrophen, tauchen ein ins goldene Zeitalter der Luxusliner, spinnen Seemannsgarn und starten auch zu einer literarischen Kreuzfahrt. Schönheit und Schrecken. Die Urgewalten des Ozeans haben Menschen seit jeher fasziniert. Schon vor mehr als 8000 Jahren wagten sich Seefahrer hinaus aufs Meer. Ihr Aufbruch ins Unbekannte führte Kulturen zusammen, brachte wirtschaftliche, wissenschaftliche und politische Entwicklungen in Gang, löste aber auch Konflikte und Kriege aus und initiierte Grausamkeiten wie den transatlantischen Sklavenhandel. Noch immer übt das Meer große Faszination aus. Aber der Wind hat sich inzwischen gedreht. Massentourismus bedroht die Ozeane. Verschmutzung und Übernutzung gefährden den natürlichen Lebensraum von Pflanzen und Tieren. Und die politischen Spannungen und sozialen Ungleichheiten an Land lassen das Meer auch zu einem Ort der Verzweiflung werden. Für Zehntausende von Migranten bedeutet die Flucht übers Mittelmeer den Tod. Das Meer ist der älteste Lebensraum. Gut 70% der Erdoberfläche sind von Meeren bedeckt. Und so gilt die Erfindung der Wasserfahrzeuge als Meilenstein in der Entwicklung der Menschheit. Historiker gehen davon aus, dass unsere Vorfahren bereits vor über 10.000 Jahren die ersten Flöße bauten. Holzstämme mit Papyrus und Hanf aneinander gebunden und mit einer langen Stange in Bewegung gesetzt. Da sich diese Gefährte jedoch nur schwer steuern ließen, kam man auf die Idee, Baumstämme auszuhöhlen, weil die im Wasser guten Auftrieb boten. Der Einbaum war geschaffen und wurde schon bald weiter perfektioniert, wie historische Funde belegen. Die ersten größeren Schiffe konstruierten dann um 3000 vor Christus die Ägypter, um Korn und Vieh aus dem Nildelta flussaufwärts zu transportieren. Besonders tüchtige Bootsbauer waren offenbar die Phönizier, die im ersten Jahrtausend vor Christus an der östlichen Mittelmeerküste lebten, auf dem Gebiet der heutigen Staaten Israel, Libanon und Syrien. Sie waren das erste große Seefahrervolk. Ihre Handelsschiffe waren bis zu 30 Meter lang und mit Mast, trapezförmigen Segeln und Rudern ausgestattet. Wissenschaftler halten die Phönizier sogar für die erfolgreichsten Bootsbauer und Seefahrer der Antike. Mit ihren Schiffen sollen sie bereits um 600 vor Christus erstmals den afrikanischen Kontinent umrundet haben und auf dem Atlantik bis nach Britannien gesegelt sein. Sie gründeten Handelszentren und Kolonien und dehnten ihr Einflussgebiet immer weiter aus, von Zypern im Osten bis nach Spanien im Westen. Nach und nach übernahmen andere Völker die Bootsbautechniken der Phönizier. Vor allem die Griechen erwiesen sich dabei als geschickte Handwerker. Bei den Römern spielte der Bootsbau zunächst keine herausragende Rolle. Das änderte sich erst, als Rom mit Karthago um die Vorherrschaft im Mittelmeerraum kämpfte. Alles, was die Menschheit getrieben hat, hat immer irgendwas mit der Seefahrt zu tun. Das ganze Baumaterial für die Pyramiden ist auf dem Nil herbeigeschafft worden. Auch die Obeliskentransporte im alten Ägypten auf dem Nil sind ja ohne Schiffe nicht denkbar gewesen. Also überall, wo wir hingehen, die ersten Hochkulturen an Flüssen. Über 80% der Menschheit lebt am Meer oder in Nähe des Meeres. Also irgendwie kommen wir vom Meer nicht so ganz los, habe ich das Gefühl. Also deswegen fasziniert es mich. Somit ist Gerrit Menzel genau am richtigen Platz. Als Historiker im Internationalen Maritimen Museum Hamburg bringt er seinen Gästen 3000 Jahre Schifffahrtsgeschichte nahe. Etwa die Bedeutung der Wikinger, der gefürchteten Nordmänner, die dem Schiffbau in Europa neue Impulse und damit einen enormen Schub verliehen. Bereits um 800 nach Christus hatten sie den Atlantik befahren und erforscht. Sie waren Krieger und Händler zugleich und errichteten ein aus damaliger Sicht weltweites Handelsnetz. Die Wikinger hatten halt, was den europäischen Raum im weitesten Sinne angeht, die sicherlich besten Schiffe ihrer Zeit entwickelt. Das ist eine Schiffbautradition, die Jahrhunderte zurückreicht und sich dann so ab dem 7., 8. Jahrhundert in dem, was wir als das Wikingerschiff kennen, vollendet hat. Was war das Typische für ein Wikingerschiff? Also typisch war, sie waren schnell, sie waren wendig, sie waren sogar elastisch. Sie konnten gerudert und gesegelt werden und durch den flachen Rumpf konnte man sie direkt am Strand sozusagen auflanden lassen und notfalls, wenn man dann die Flucht antreten wollte, einfach in umgekehrter Richtung wieder ins Wasser schieben. Also die waren sehr gut zu handeln. Die Schiffe waren aquadynamisch, das heißt, sie boten wenig Widerstand im Wasser, was ihnen hohe Geschwindigkeiten ermöglichte. Wenn man zum Beispiel die Natur nachahmt und den Körper eines Fisches oder einer Robbe nachahmt, dann hat man im Wasser sehr gute Eigenschaften. Und das Wikingerschiff war extrem so. Wenn Sie sich die bauchige, schwerfällige Hansekogge später Jahrhunderte vorstellen, die war nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt. Die konnte gar nicht besonders schnell segeln, musste sie auch nicht. Aber ein Wikingerschiff, das natürlich auch den militärischen Zweck diente, einen Überfall durchzuführen, da war man natürlich beraten, wenn man da schnell war. Und die Wikinger hatten aber auch Handelsschiffe, die sehr viel bauchiger waren und dann auch mehr Volumen transportieren sollten. Die hat man dann, weil sie hochseetüchtiger waren, für die großen Entdeckungsfahrten in den Nordatlantik nach Island, Grönland, Nordamerika verwendet. Aber die Drachenboote, die wir so in der Klischeevorstellung im Kopf haben, bei Vicky und den starken Männern, das waren halt diese Schnellsegler, mit denen man einen Überfall machen und schnell wieder verschwinden konnte. Denn es hat mal einen Nachbau gegeben, der heißt also gegen eine moderne Rennjacht angetreten und hat nur knapp verloren. Also bis zu 14 Knoten waren unter idealen Segelbedingungen drin. Schätze mal 30 Stundenkilometer. Im 13. Jahrhundert gründeten norddeutsche Kaufleute dann die Hanse. Eine wirtschaftlich und politisch einflussreiche Gemeinschaft, deren Blütezeit bis Ende des 15. Jahrhunderts währte. Die Kaufleute der Hanse intensivierten den Seehandel, wobei auch bei ihnen der Zweck die Mittel heiligte. Jedenfalls empörte sich der Philosoph Erasmus von Rotterdam. Während sie frisch drauf los lügen, betrügen und blauen Dunst vormachen, gebärden sie sich im Bewusstsein ihres Reichtums wie Biedermänner ersten Ranges. Die Hanseschiffer waren mit sogenannten Kocken auf der Nord- und Ostsee unterwegs, einmastigen Segelfrachtern, auf denen sie ihre Waren transportierten. Doch erst die Entwicklung hochseetüchtiger Segelschiffe im 15. Jahrhundert legte schließlich die Grundlage für die Überquerung der Weltmeere und die brutale Unterwerfung fremder Völker. Jahrtausende lang war der Atlantik mit seinen mehr als 100 Millionen Quadratkilometern für die Menschen die Grenze der Welt. Ein mystischer, unpassierbarer Ort, bevölkert von Göttern und Ungeheuern. Mit dem Zeitalter der Entdeckungen öffnete sich jedoch ein neuer Horizont. Der Atlantik wurde zu einer Bühne der Weltgeschichte, der Geschichte eines der größten kollektiven Abenteuer der Menschheit. Christoph Kolumbus, Sohn eines Wollwebers aus Genua, interessierte sich von Jugend an für ferne Länder. Seine ersten Seefahrten führten ihn aufs Mittelmeer, doch sein Traum war es, einen Seeweg nach Indien zu finden, damals das Land des Goldes und der Gewürze. Auf dem Landweg war der Kontinent nicht zu erreichen. Das Osmanische Reich, die heutige Türkei, versperrte diese Route. Deshalb blieb nur der Weg übers Wasser. Und so versuchten viele Seefahrer, um Afrika herum nach Indien zu gelangen. Kolumbus glaubte jedoch, ein westlicher Seeweg nach Indien sei wesentlich schneller. Er bemüht sich, den König von Portugal als Finanzier einer solchen Tour zu gewinnen, doch der lehnt ab. Enttäuscht wendet er sich daraufhin dem spanischen Königshaus zu, aber auch dort stößt er auf taube Ohren. Erst nach jahrelanger Überzeugungsarbeit sind die katholischen Könige Ferdinand und Isabella 1492 bereit, die Kosten der geplanten Expedition zu übernehmen. Spanien ist interessiert an den Reichtümern Asiens. Schließlich hat sich der Erzfeind Portugal ja die Goldvorkommen in Afrika gesichert. Somit ist Kolumbus' Plan, nach Asien zu segeln, für die spanische Krone letztlich doch verlockend. Das Königspaar verspricht ihm Adelsränge und ein kleines Vermögen und fordert dafür Entdeckungen und Eroberungen. Und so startet Kolumbus am 3. August 1492 mit 3 Segelschiffen und 90 Mann von der katalonischen Küste aus westwärts über den Atlantik ins Ungewisse. Kilometer weit sind sie bereits gesegelt, 70 Tage lang und noch immer kein Land in Sicht. Die Vorräte sind fast aufgebraucht, die Mannschaft fängt an zu meutern. Doch am Morgen des 12. Oktober 1492 entdeckt ein Matrose im Großmast plötzlich einen Streifen Land, eine Insel der heutigen Bahamas. Kolumbus allerdings glaubt, an der Küste Asiens gelandet zu sein. Die Eingeborenen nähern sich den Neuankömmlingen freundlich und beschenken sie sogar mit Papageienfedern und Baumwollknäueln. Sie halten uns für Götterboten des Himmels, vermutet Kolumbus. Er ist berauscht vom Entdeckerglück. Unseren Blicken bot sich eine Landschaft dar, die mit grün leuchtenden Bäumen bepflanzt und reich an Gewässern und allerhand Früchten war, schreibt er in seinem Logbuch. Die Eingeborenen gehen nackend umher, Männer wie Frauen. Dabei sind sie alle sehr gut gewachsen, haben schön geformte, gewinnende Gesichtszüge. Einige von ihnen bemalen sich mit grauer Farbe, andere wiederum mit roter oder weißer, andere bemalen ihren ganzen Körper. Von Anfang an sah er in den Eingeborenen jedoch vor allem willige Arbeitskräfte. Sie besitzen keine Waffen, sind unkriegerisch, harmlos und so feige, dass 1000 von ihnen 3 meiner Leute nicht an sich herankommen lassen würden. Dafür sind sie bereit zu gehorchen, zu arbeiten und alles Nötige zu vollführen. Mithin wäre es angezeigt, sie dazu zu verwenden, Städte und Ortschaften zu errichten und ihnen unsere Kleidung und Gebräuche beizubringen. Genau das tut Kolumbus, als er wenig später auf der heutigen Insel Haiti landet, wo er eine spanische Kolonie gründet. Auch Kuba und die zuvor entdeckte Bahamasinsel nimmt er für die spanische Krone in Besitz. Wer als erster Europäer fremdes Territorium betrat, hatte nach damaliger europäischer Vorstellung Anrecht auf das jeweilige Gebiet. Ein Herrschaftsanspruch, der von einer globalen christlichen Oberhoheit ausging, die vom Papst an die betreffenden Könige delegiert wurde. Auf die Souveränität der angestammten Bevölkerung nahm dieses sogenannte Finderecht keinerlei Rücksicht. Auch Kolumbus zog es nie in Zweifel. Mit der Einnahme fremden Landes war die Verpflichtung verbunden, die dort lebenden Heidenvölker zu missionieren. Aber ich würde meinen, dass bei Kolumbus das Gold der wichtigere Faktor war, so der Schweizer Historiker Urs Bitterli. Man hat nachgezählt, dass das Wort Gold in seinem Wortbuch etwa 140 Mal vorkommt. Von Mission ist nur selten die Rede, sodass man den Eindruck hat, es liege ein bloßes Lippenbekenntnis vor. Mit Kisten voller Gold und Gewürzen kehrt Kolumbus nach Spanien zurück. Das spanische Königspaar ist begeistert und bereitet ihm einen triumphalen Empfang. Für seine nächste Seereise, ein halbes Jahr später, stellt es ihm eine Flotte von 17 Schiffen zur Verfügung. Doch diesmal läuft es nicht so gut für den großen Entdecker. Konflikte innerhalb der Mannschaft, Aufstände der Ureinwohner, Krankheiten, Gewalt und überdies viel zu wenig Ausbeute an Gold, um die in Spanien geweckten Erwartungen zu befriedigen. Auch seine beiden letzten Expeditionen nach Mittel- und Südamerika sind nicht von Erfolg gekrönt. Kolumbus' Stern beginnt zu sinken. Sein Nimbus verblasst. Krank, verbittert und fast vergessen stirbt er 1506 in der spanischen Stadt Valladolid. Bis zu seinem Tod hält er eisern an der Überzeugung fest, den westlichen Seeweg nach Indien gefunden zu haben. Deshalb nannte er auch die Bewohner dort Indios, Indianer. Dass es sich in Wirklichkeit um Amerika handelte, will er nicht glauben. Warum eigentlich nicht? Die Vorstellung, dass man Asien auf dem Westweg über den Atlantik erreichen könnte, stammt nicht von Kolumbus, so Urs Bitterli. Sie wurde unter anderem vom florentinischen Gelehrten Toscanelli entwickelt, auf dessen Pläne sich Kolumbus stützte. Auch in seiner Berechnung der Distanzen war Kolumbus vielen Irrtümern aufgesessen. Infolge fehlerhafter Interpretation seiner Quellen kam er lediglich auf eine Strecke von 2400 Seemeilen, welche die Kanarischen Inseln von Japan trennen sollten. Damit wurde der ferne Osten ungefähr auf einer geografischen Länge verortet, auf der die karibischen Inseln liegen. Daher die unerschütterliche Überzeugung von Kolumbus, er habe bei seiner Ankunft in Kuba Asien erreicht. In Wahrheit beträgt die Distanz von den Kanarischen Inseln bis nach Japan über 10.000 Seemeilen. Eine derartige Strecke auf offener See zurückzulegen, wäre mit den damaligen Mitteln völlig unmöglich gewesen. Es war Kolumbus Glück, dass es den Zwischenkontinent Amerika gab. Sonst hätte sein rechnerischer Irrtum für ihn die fatalsten Folgen gehabt. Christoph Kolumbus wird aus eurozentrischer Sichtweise noch immer als der Entdecker Amerikas bezeichnet, obwohl man inzwischen weiß, dass die Wikinger lange vor ihm dort waren. Außerdem war der Kontinent ja seit Jahrtausenden besiedelt und damit natürlich auch bereits entdeckt. nur eben noch nicht von den Europäern. Doch Kolumbus' Expedition veränderte die Welt. Das Zeitalter des Kolonialismus begann und brachte Millionen Menschen unermessliches Leid. Voraussetzung für die Fahrten von Kolumbus und anderer Pioniere damals war die Erkenntnis, dass die Erde eine Kugel ist. Waren die Seefahrer damit ihrer Zeit voraus? Angeblich hielten doch die Menschen im Mittelalter die Erde für eine Scheibe, flach wie eine Hostie. Eine Geschichtsfälschung, so der Historiker Gerrit Menzel. Ein Mythos, geschaffen von der Moderne. Man lebt in Europa mit dem sehr populären Irrtum, die Menschen hätten bis zu Kolumbus' Reise geglaubt, die Erde sei eine Scheibe. In Wirklichkeit haben schon die alten Griechen es besser gewusst. Die konnten sogar schon den Erdumfang berechnen, der nicht mal so ganz falsch war. Sie lagen nah dran. Und der Intelligenzia, wenn man so will, in Europa war auch zu Kolumbus' Zeiten die Kugelgestalt der Erde klar. Allerdings glaubte man bis ins späte Mittelalter, dass die Erde den Mittelpunkt des Universums darstellt, um den alle anderen Planeten kreisen. Im 16. Jahrhundert korrigierte der Astronom Nikolaus Kopernikus dann dieses ptolemäische Weltbild. Er hatte als einer der ersten erkannt, dass sich in Wirklichkeit die Erde um die Sonne dreht. Damit schuf er die Basis der modernen Astronomie. Bei den Gelehrten und erst recht bei den Kirchenvätern seiner Zeit stieß er jedoch auf massiven Widerstand. Im 17. Jahrhundert knüpfte der italienische Universalgelehrte Galileo Galilei an die Forschungen von Kopernikus an und lieferte der Welt physikalische Beweise für die Umlaufbahn der Erde. Die katholische Kirche tat freilich auch diese Erkenntnisse als Gotteslästerung ab und beschuldigte ihn der Ketzerei. Im 19. Jahrhundert versuchten Wissenschaftler dann, die kopernikanische Wende hin zur Neuzeit als historischen Bruch mit dem düsteren und dummen Mittelalter darzustellen, in dem die Menschen geglaubt hätten, die Erde sei eine Scheibe. Ganz bewusst verunglimpften sie eine vergangene Epoche, um das weit überlegene wissenschaftliche Zeitalter und damit sich selbst aufzuwerten. Mit nachhaltigem Erfolg. Bis heute. Drehen wir die Zeit erstmal wieder um ein paar Jahrhunderte zurück. 1492 war Kolumbus in Amerika gelandet, auch wenn er selbst überzeugt war, es handle sich um Indien. Tatsächlich war es der Portugiese Vasco da Gama, der 1498 den Seeweg um Afrika herum nach Indien fand und damit den Grundstein für Portugals künftigen Reichtum legte. Die Schätze des Orients waren neben Gold vor allem Gewürze. Nelken, Zimt, Muskat und Pfeffer, ein begehrtes kostbares Gut Ende des 15. Jahrhunderts. Pfeffer wurde sogar in Gold aufgewogen. Der Gewinn gehörte der Krone. Deshalb schreckten die Portugiesen auch bald vor keiner Brutalität mehr zurück, um die Inder aus dem Gewürzhandel zu verdrängen. Sie feuerten Kanonen auf Städte, versenkten Passagierschiffe mit Hunderten von Moslems an Bord. Und Vasco da Gama ließ auf seiner zweiten Indienfahrt Fischern Arme, Beine oder den Kopf abschlagen. Das alles, um potenzielle Gegner einzuschüchtern. Papst Nikolaus V. hatte den Portugiesen ja bereits 1452 das volle und uneingeschränkte Recht übertragen, die Sarazenen, Heiden und anderen Ungläubigen und Feinde Christi zu unterwerfen, um ihre Besitzungen zu erobern und die darin lebenden Personen in ewige Sklaverei zu führen. Die portugiesischen Flotten wurden immer größer. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts waren bereits 81 portugiesische Schiffe mit ca. 7000 Mann Besatzung auf dem Indischen Ozean unterwegs. Portugal konnte sich dank Vasco da Gama zur Seemacht Nummer 1 entwickeln und neben Spanien zum größten Kolonialstaat jener Zeit. Die indonesischen Molukken, damals Gewürzinseln genannt und in Ostindien verortet, kamen bald ebenfalls unter portugiesische Herrschaft. Doch Spanien wird das Handelsmonopol der Portugiesen brechen, dank Magellans erster Weltumsegelung. Die beiden Länder konkurrieren ja seit Kolumbus um Überseegebiete und Rohstoffe. Schließlich legen sie 1494 im Vertrag von Tordesillas fest, wie die Neuentdeckungen untereinander aufgeteilt werden sollen. Natürlich wiederum mit dem Segen des Papstes. Der zieht eine imaginäre Linie westlich der kapverdischen Inseln von Pol zu Pol. Alles westlich dieser von ihm festgelegten Demarkationslinie soll Spanien gehören. Alles östlich davon dürfen die Portugiesen in Besitz nehmen. Nach langen Verhandlungen gelingt es dem portugiesischen König, die Demarkationslinie nochmal etwas weiter nach Westen zu verschieben. Somit fällt, auf Südamerika bezogen, zumindest Brasilien in die portugiesische Einflusszone. Fernando Magellan war eigentlich Portugiese, Fernão de Magalhães, ein erfahrener Seemann, der bereits an mehreren Expeditionen teilgenommen hatte. Doch als er vom portugiesischen König mehr Geld fordert, weist der ihn ab. Das empört Magellan derart, dass er sich an den spanischen König wendet und ihm Folgendes vorschlägt. Sollte es ihm, Magellan, gelingen, die Gewürzinseln über die Westroute, also sozusagen durch die Hintertür zu erreichen, könnte Spanien Anspruch auf die wertvollen Eilande erheben. Magellan vermutet nämlich, dass die Inselgruppe in Wirklichkeit westlich der Demarkationslinie von Tordesillas liegt. Somit hätte Spanien, nicht Portugal, ein Anrecht darauf. Der spanische König gibt grünes Licht für das Unternehmen und Magellan startet 1519 mit einer Flotte von 5 kleineren, kaum 30 Meter langen Segelschiffen. 242 Seeleute begleiten ihn auf seiner Reise ins Ungewisse. Es wird die kühnste Seefahrt aller Zeiten, die als erste Weltumsegelung in die Geschichte eingeht. Mehr als 12 Monate ist Magellan mit seiner Mannschaft bereits unterwegs. An den Kanarischen Inseln vorbei, die afrikanische Westküste entlang bis zur Südspitze Südamerikas. Um die Molukken von Westen aus zu erreichen, muss er einen Durchgang vom Atlantik zum Pazifik finden. Doch alle vielversprechenden Meeresarme haben sich bislang als maritime Sackgassen erwiesen. Magellan wird allmählich klar, dass er sich auf falsche geografische Berichte gestützt hat und dass ihm nun nichts anderes übrig bleibt, als auf gut Glück weiter gen Süden zu segeln. Aus der geplanten Westroute zu den Molukken wird unversehens eine Weltreise. Schließlich entdeckt er tatsächlich eine Passage, die später nach ihm benannte Magellanstraße. 600 Kilometer ist sie lang, an ihrem linken Ufer ist nachts der Schein von Lagerfeuern zu sehen. Das Gebiet heißt seitdem Feuerland. Nach knapp einem Monat erreicht die Flotte endlich die andere Seite der Welt. Das Mar Pacifico, wie Magellan es nennt. Doch der schlimmste Teil der Reise liegt noch vor ihnen. Tausende von Kilometern auf diesem unerforschten Meer. Die Tour ist eine einzige Tortur, überschattet von Hunger, Krankheit, Meuterei und Gewalt. Lediglich eine der ursprünglich 5 Karavellen, das Segelschiff Victoria, kehrt im September 1522 nach Spanien zurück, mit nur noch 18 Seeleuten an Bord, halb verhungert und entkräftet. Alle anderen sind tot. Auch Magellan ist auf einer philippinischen Insel im Kampf mit Einheimischen ums Leben gekommen. Doch für die Spanier zählt nur der Gewinn. Die Gewürze, die die Heimkehrer von den Molukken mitbringen, sind ein unglaublich lukratives Geschäft. Vor allem Muskatnüsse erzielen Höchstpreise, nachdem Ärzte ihnen eine Heilwirkung gegen die Pest zusprechen. Das Handelsmonopol der Portugiesen ist mit dieser ersten Weltumsegelung gebrochen, so wie Magellan es sich erträumt hatte. Dabei hatte er ja nie vorgehabt, die Erde zu umrunden. Er wollte einfach auf westlichem Weg die Molukken erreichen. Doch als er dann unterwegs starb, musste seine übrig gebliebene Mannschaft auf gut Glück irgendwie weiterfahren. Die Weltumsegelung, die daraus erfolgte, war also im Grunde ein Produkt des Zufalls. Oder der Winde, die damals wehten. Wo bin ich eigentlich? Im Zeitalter von GPS ist diese Frage schnell beantwortet. Ein Blick aufs Handy genügt. Doch wie konnten die Seefahrer früherer Jahrhunderte navigieren, ohne genaue Seekarten, ohne Orientierung? Kein Wunder, dass ihre Reisen in die neue Welt so oft scheiterten oder zumindest endlose Strapazen für die Mannschaft an Bord bedeuteten. Umwege, Irrfahrten, Stürme, nichts war wirklich berechenbar und damit planbar. Die Navigation entwickelte sich insgesamt sehr langsam. Basis war die Beobachtung von Sonne, Mond und Sternen. Als himmlisches Zeichen galt den Seefahrern dabei das Kreuz des Südens mit seinen 4 hellen Hauptsternen. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, das unsere Wege weit und beschützt. Hinzu kamen später Hinweise auf Windrichtungen, gefährliche Meeresströmungen und auffällige Landmarken, die man ab dem 13. Jahrhundert in allerdings noch sehr ungenaue Seekarten aufnahm. Präziser wurde es erst, als sich die Navigation auf Grundlage der griechischen Astronomie zu einer Wissenschaft entwickelte. Nun kamen der Sextant und der in China erfundene Kompass zum Einsatz. Vasco da Gama hatte auf seiner Seeexpedition nach Indien 1497 bereits so einen Kompass an Bord. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde dann das sogenannte Logscheit in der Schifffahrt eingeführt. Ein Holzstück, das an einer langen Leine befestigt, vom Heck des Schiffes über Bord geworfen wurde. An dieser Leine befanden sich in regelmäßigen Abständen Knoten, die zur Geschwindigkeitsmessung dienten. Mit einer Sanduhr wurde gemessen, wie viele Knoten sich auf der Leine in einer halben Minute abwickelten. Bis heute ist die Bezeichnung Schiffsknoten das nautische Maß zur Feststellung der Geschwindigkeit eines Schiffes. Die Breitengrade vermochten Nautiker seit langem aus dem Stand von Sonne und Sternen präzise zu bestimmen. Sie wussten also, mit welchem Abstand zum Äquator sie die Meere kreuzten. Was noch fehlte, war die exakte Bestimmung des Längengrades. Wenn kein Land in Sicht war, gab es bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts so gut wie keine Anhaltspunkte dafür, wie weit westlich oder östlich man auf dem Ozean unterwegs war. Immer wieder kam es dadurch zu Katastrophen auf hoher See. 1707 krachten zum Beispiel 4 Kriegsschiffe der Royal Navy auf dem Rückweg vom Mittelmeer nach Großbritannien auf unterseeische Klippen. Fast 2000 Menschen verloren ihr Leben in den Fluten. Die britische Seefahrernation war erschüttert und das Parlament lobte die ungeheure Summe von 20.000 Pfund Preisgeld, nach heutigem Wert etwa 2 Millionen Euro, für denjenigen aus, der das Längenproblem endlich würde lösen können. Astronomen bemühten sich jedoch vergeblich. Und selbst der Physiker Isaac Newton hatte keine sinnvolle Idee. Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean, sagte er. Der Tropfen war das Wissen darüber, dass der Längengrad berechenbar wäre, sofern man die aktuelle Uhrzeit auf hoher See mit der Uhrzeit an einem anderen Ort vergleichen könnte. Zum Beispiel dem Ausgangspunkt der Reise, dessen Längengrad bekannt war. Doch woher sollte man irgendwo auf dem Pazifik wissen, wie spät es gerade in Hamburg war? Die Uhren damaliger Zeit reagierten empfindlich auf äußere Einflüsse. Sie lieferten keine präzisen Zeitangaben, erst recht nicht auf einem schwankenden Schiff und unter wechselnden klimatischen Bedingungen. Doch John Harrison, ein bis dato unbekannter Tischler, stellte die Wissenschaftler schließlich in den Schatten. Nach jahrelanger Tüftelei gelang es ihm, den Chronometer zu konstruieren. Eine Präzisionsuhr, die auch über längere Zeiträume und in unterschiedlichen Klimazonen exakt funktionierte. Der Chronometer zeigte die Ortszeit von Greenwich bei London an, wo der Nullmeridian verläuft, der vom Nordpol zum Südpol führt. Die Seefahrer konnten sich nun an diesem Nullmeridian orientieren und aus der Zeitdifferenz zu ihrem eigenen Standort den jeweiligen Längengrad ermitteln. Die Gelehrten waren erstmal misstrauisch. Ein Schreiner sollte klüger sein als sie? Auch der Seefahrer James Cook traute der Sache nicht, bis er schließlich 1775 einen Nachbau von Harrisons Uhr mit auf seine zweite Weltreise nahm. Nach der Rückkehr zeigte er sich begeistert und lobte den Chronometer als seinen nie versagenden Führer. Indigene Völker gingen anders vor, weil ihre Beziehung zum Meer und ihre Beweggründe, sich hinauszuwagen, andere waren. Für sie war das Meer kein zu bezwingender Gegner, sondern sozusagen ein Freund. Das Meer war ihre Heimat. Gerrit Menzel vom Maritimen Museum Hamburg erinnert zum Beispiel an die Polynesier, die ohne nautische Hilfsmittel den ganzen pazifischen Raum besiedelten, also von den Osterinseln bis Hawaii und hinunter nach Neuseeland, ein riesiges Gebiet, mehrfach so groß wie Europa. Die haben nach den Sternen sehr gut navigiert. Die haben aber auch andere Techniken verwandt, sodass sie zum Beispiel bestimmte Wellenformen auf nahes Land deuten konnten oder dass sie Vogelschwärme beobachteten, die sich in einer bestimmten Weise bewegten oder Dinge, die man im Wasser fand, bestimmte Tiere, Pflanzen oder sogar einen Schwell unter den Wellen spüren konnten, um Kurse abzustecken. Und dann haben sie Karten gemacht aus zueinander geflochtenen Stäbchen, auf denen Kaurimuscheln für Inselgruppen eingeflochten waren, und diese Karten wurden zu Land in einem Kartenhaus aufbewahrt, und der Navigator, er hatte dort Zugang, um sie zu studieren, und prägte sie sich ein, aber er nahm sie nicht mit auf See, weil er die Gedächtnisleistung erbringen musste, die Karten zu kennen, und der konnte dann eine Expedition über tausende von Seemeilen präzise zu einer ihnen bekannten Inselgruppe führen. Und wenn man auswanderte, um eine neue Insel zu finden, dann segelt man eigentlich nur drauf los und hat irgendwann den Hinweis durch Wellenformen, durch Vogelschwärme, dort wird Land sein, und dann ist man dorthin und hat sich dort eine neue Heimat erschaffen. Also ganz faszinierende Form der Navigation, die komplett anders funktioniert als das, was wir früher betrieben haben. Wieso war das für Europäer kein Thema, die Vögelschwärme zu beobachten und die Wellenbewegungen und so weiter? Sie werden es sicherlich auch gemacht haben, aber eine so perfekte Navigation in einem so großen Gebiet hat man in Europa auf diese Weise nicht beherrscht. Das musste anders laufen. Man geht aber davon aus, dass die Wikinger ähnliche Techniken gekannt haben müssen, weil sie ja den ganzen Nordatlantik auch in Handel und als Siedler überquert und erschlossen haben, und das muss gewisse Kenntnisse bedeutet haben. Man weiß ja zum Beispiel von diesen Sonnensteinen, bestimmte Kristalle, die die Wikinger hatten. Das war lange Zeit eine Legende. Mittlerweile ist das archäologisch nachgewiesen, die auch bei einem bedeckten Himmel das Sonnenlicht brachen und dann über eine Sonnenuhr einen Kurs ermöglichten. Also wenn der Himmel bedeckt war, kann man normalerweise das nicht machen. Aber mit diesem Kristall konnte man es. Und das ist auch einzigartig in der Geschichte der Navigation. Auch Nebel und Finsternis waren jahrtausendelang Feinde der Seeleute. Licht ins Dunkel zu bringen war also wichtig. Daran getüftelt hatte man schon seit der Antike, doch erstmal ohne Erfolg. Auch die Leuchtfeuer des Mittelalters halfen wenig, weil Wind und Regen die Flammen löschten. Erst im 18. Jahrhundert wurden Leuchttürme gebaut, die ersten an der Südküste Englands, wo jedes Jahr 500 Schiffe an den felsigen Ufern zerschellten. Allerdings waren nicht alle Küstenbewohner glücklich über die neuen Seezeichen. Viele lebten ja von den gestrandeten Schiffen, denn sobald sich die Besatzung von Bord gerettet hatte, durfte man sich an der Ladung bedienen. Wo immer es etwas zu holen gab, war natürlich auch die Piraterie nicht fern. Bereits während der Antike waren die Piraten Schrecken der Meere. Mit der Eroberung Amerikas begann dann ihre Blütezeit. Zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert bedrohten Seeräuber die Handelsrouten von Europa in die neue Welt. Die englische Königin Elisabeth I. nahm damals sogar ganz offiziell den Piraten Francis Drake in ihre Dienste. Dessen Aufgabe war es forthin, Schiffe auszurauben, die unter spanischer Flagge fuhren. Spanien war ja der große Rivale Englands. Verbrämt wurde diese Piraterie mit christlicher Nächstenliebe. Es sei eine moralische Pflicht, den Spaniern ihr Diebesgut abzunehmen. Bald etablierte sich auch anderswo die staatlich anerkannte Freibeuterei. Piraten konnten sich beim König ihres jeweiligen Landes einen Kaperbrief besorgen, der sie autorisierte, Schiffe feindlicher oder konkurrierender Nationen zu überfallen. Mindestens 20% der Beute fiel dabei jeweils an die Krone. Während die Freibeuter mit Lizenz im Auftrag eines Herrschers und damit angeblich zum Wohle der Gesellschaft handelten, waren die Piraten auf eigene Faust unterwegs, um zu plündern und zu morden. So oder so, mit ihren Namen verbindet man nicht nur Übles, sondern auch den Reiz von Freiheit und Abenteuer. Manche beflügeln unsere Fantasie bis heute. Zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Klaus Störtebeker, der angeblich im 14. Jahrhundert als eine Art Robin Hood der Meere Handelsschiffe kaperte, um seine Beute mit Bedürftigen zu teilen, bevor er dann 1401 in Hamburg enthauptet wurde. Was von den Legenden, die sich um ihn ranken, wahr ist und was nicht, lässt sich bis heute nicht genau feststellen. Mit der Entdeckung der Seewege nach Indien und Amerika beginnt das Zeitalter des Kolonialismus, der die Welt für immer verändert. Opfer der europäischen Entdeckungsfahrten sind die Entdeckten. Millionen Indianer verlieren ihr Leben. Ihre Kultur wird bedenkenlos zerstört, wie auch die Hochkultur der Azteken, der Maya und Inka, so der Historiker Urs Bitterli. Zu den gravierendsten demografischen Veränderungen kam es auf den Antillen in Mittelamerika und dem Andenhochland. Zum Teil deshalb, weil mit einer geschätzten Bevölkerungszahl von 50 Millionen hier die indianische Siedlungsdichte besonders groß war. Auf den Antillen, wo keine Fluchtwege offen standen, wurden die Indianer in einem Zeitraum von 50 Jahren fast völlig ausgerottet. Auf Mexiko bezogen ergeben neuere Berechnungen, dass die Zahl von fast 25 Millionen Indianern 50 Jahre später auf 2 Millionen gesunken war. Gründe für dieses Massensterben waren kriegerische Auseinandersetzungen, die Härte der Fronarbeit und die von den Europäern eingeschleppten Krankheiten wie Pocken und Masern, die den Indianern zuvor unbekannt gewesen waren und gegen die sie keine Resistenz hatten entwickeln können. Die Todeszahlen waren so hoch, dass in manchen Regionen ganze Landstriche entvölkert wurden. Anno 1501 erteilten die spanischen Könige daraufhin den Siedlern der neuen Welt die Erlaubnis, schwarze Sklaven aus Afrika für die Zwangsarbeit nach Amerika zu bringen. In der Folge entwickelte sich über den Atlantik hinweg, im Dreieck von Europa, Westafrika und der Karibik, ein mörderisches Ausbeutungssystem. Zunächst waren Portugal und Spanien daran beteiligt. Dann zogen andere europäische Staaten nach. Die Niederlande, England, Frankreich. Ihre Schiffe segelten zu den Stammesfürsten nach Westafrika, um Feuerwaffen, Schnaps und andere Waren gegen Sklaven einzutauschen. Diese Sklaven wurden dann nach Amerika verschifft und dort verkauft. Für den Erlös gab es die begehrten Rohstoffe. Beladen mit Tee, Kaffee, Zucker, Baumwolle und Gewürzen kehrten die Handelsschiffe zurück nach Europa. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 40 Millionen Afrikaner verschleppt wurden. Wer die Gefangennahme und die unmenschlichen Bedingungen der Schiffsreise überlebte, landete meist auf Zuckerrohrfeldern in Brasilien und der Karibik oder auf Tabakplantagen in den USA. Brasilien ist bis heute der größte Zuckerproduzent der Welt. Vor allem im Nordosten, in der feuchtwarmen Küstenregion von Bahia, gedeiht Zuckerrohr so üppig, dass man in damaligen Zeiten immer mehr Arbeitssklaven aus Afrika hierher brachte. Als ich vor Jahren in Südamerika lebte, hatte ich die Gelegenheit, zusammen mit einem deutschen Pater in Bahia Nachfahren afrikanischer Sklaven auf einer Fazenda zu besuchen. In Teodoro Sampaio, einem kleinen Ort mit schiefen Lehmhäuschen ohne Wasser und Strom. Lange hatten die Menschen dort über die schreckliche Vergangenheit geschwiegen. Auch der Pater durfte nichts erfahren. Er hatte es schwer, als Vertreter einer Kirche, die jahrhundertelang mit den weißen Herren paktierte und Sklaverei als gottgewollt verstand. Doch nach und nach vertrauten die Menschen Padre Luis. Sie erkannten, dass er der Befreiungstheologie nahestand und auf ihrer Seite war. Und so akzeptierten sie auch, dass er eines Tages mich, eine weiße Reporterin aus Europa, mitbrachte, die sich für ihre Geschichte interessierte. Hier ein paar Stimmen von damals. Meine Eltern waren Sklaven. Sie haben mir erzählt, wie die Menschen betrogen wurden. Man sagte ihnen in Afrika, sie würden nach Brasilien fahren, um dort getauft zu werden und um sich ein bisschen das Land anzusehen. Dann würden sie auf jeden Fall wieder zurück nach Afrika reisen. Aber das war natürlich eine Lüge. Sie haben alle zusammen in einem Haus gelebt, in der Sensala. Die Eigentümer der Fazenda waren der Meinung, die Sklaven sollten viele Kinder bekommen, weil die ja später auch Arbeitskräfte waren, die man benutzen oder verkaufen konnte. Selbst die Kinder wurden wie Tiere verkauft. Wir haben das Zuckerrohr gepflanzt, es kultiviert, geschnitten und es auch selbst auf dem Rücken zur Mühle geschleppt. Es gab ja keine anderen Transportmöglichkeiten. Wir haben auch das Stroh geschleppt, um die Öfen der Zuckermühle damit zu beheizen. Wir haben Berge von Zucker gemahlen, aber wir selber haben fast nichts davon abgekriegt, obwohl wir die ganze Arbeit gemacht haben. Die ganzen alten Häuser in Salvador und die Herrenhäuser und die Zuckermühlen in der Gegend sind von Sklaven gebaut worden. Es war alles genau organisiert, aber keiner der Sklaven hatte irgendein Recht. Auf den meisten Plantagen betrug die durchschnittlich verbleibende Lebenserwartung maximal 7 Jahre. Die vorherrschende Meinung der Sklavenbesitzer war, es sei billiger, Sklaven bis zum Äußersten auszunutzen und dann neue zu kaufen. Selbst nach der offiziellen Abschaffung des Sklavenhandels durch Großbritannien zu Beginn des 19. Jahrhunderts änderte sich die nächsten 100 Jahre kaum etwas. Zu groß waren die Profite, zu trickreich die Umwege und Ausnahmen, die gefunden wurden, um das System aufrechtzuerhalten. Eine Sklavin bei uns auf der Farm hieß Benedita. Sie bekam ein Baby. Der Besitzer befahl einer Arbeitsgruppe jedoch, das Baby zu töten, es mit einem Halstuch zu ersticken. Es war nämlich ein weißes Baby. Die Frau hatte es von dem Sohn des Besitzers bekommen. Das war immer so, dass die Söhne der Herren sich an den Sklavinnen vergingen. Das Baby wurde also erdrosselt, und die Mutter wurde so ausgepeitscht, dass ihr Körper mit blauen Striemen übersät war. Sie schrie und weinte, weil man ihr Baby getötet hatte und war in einer schrecklichen Verfassung. Sie wollte die Fazenda verlassen, aber das durfte sie natürlich nicht. Wenn Sklaven versuchten zu fliehen, wurden sie gejagt und meistens auch wieder eingefangen und furchtbar bestraft. Ohne Afrika und ohne Afrikaner wäre nichts, was wir in unserem Leben für selbstverständlich halten, jemals so zustande gekommen, wie es geschah. Es gäbe keinen Westen, so der US-Journalist Howard French. In seinem Buch Afrika und die Entstehung der modernen Welt legt er dar, warum Europa ohne Afrika nie zur Supermacht aufgestiegen wäre. Fast alles, was für die Dynamik der modernen Gesellschaft von Bedeutung ist, lässt sich darauf zurückführen, dass man Millionen von Menschen in Ketten über den Atlantik brachte, menschliche Arbeitskraft beschlagnahmte und Wohlstand schaffen ließ. Zwischen dem frühen 14. und dem Ende des 15. Jahrhunderts wandelte sich der Lauf der Weltgeschichte stärker und anhaltender als in jeder anderen vergleichbaren Zeitspanne. Seitdem hat wohl nur die industrielle Revolution das Leben der Menschen tiefgreifender verändert. Wollten zunächst Spanien und Portugal die Welt unter sich aufteilen, so erwächst ihnen schon bald Konkurrenz in Gestalt von Frankreich, den Niederlanden und vor allem England. Königin Elisabeth I. mischt immer mehr mit im kolonialen Geschehen. Um Stoffe, Eisen und Kohle zu exportieren und dafür Zucker, Tabak und Gewürze einzuführen, baut das Land im 17. Jahrhundert die damals größte Handelsflotte der Welt auf. Londoner Kaufleute lassen sich in Indien nieder. Und im Lauf der Jahre steht der indische Subkontinent voll unter der Kolonialherrschaft der Engländer. Um die nationale Schifffahrt zu fördern, erließ das britische Parlament 1651 die sogenannte Navigationsakte. Darin wurde festgelegt, dass Waren von und nach England ausschließlich von englischen Schiffen transportiert werden durften. Diese Bestimmung richtete sich vor allem gegen die Niederlande, die sich zum schärfsten Konkurrenten Englands entwickelt hatten. Ruhe kehrte damit jedoch nicht ein. Im Gegenteil, es kam zum englisch-niederländischen Seekrieg, der 1654 mit einem Sieg Englands endete. Danach galt es, die spanische Kolonialmacht zu schwächen. England besetzte die spanische Kolonie Jamaika, annektierte französische und spanische Kolonien in Amerika und entwickelte sich zielbewusst zur führenden Seemacht der Welt. Das galt auch für den Sklavenhandel. Man schätzt, dass insgesamt 3,5 Millionen Afrikaner mit britischen Schiffen auf die Plantagen der Neuen Welt verschleppt wurden. Kolonialismus und Sklaverei wurden auch zu einem deutschen Thema. Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der große Kurfürst, schuf 1682 die Afrikanische Kompanie, um an der Westküste Afrikas eine brandenburgische Kolonie zu gründen und dort mit Gold, Elfenbein, Getreide und Sklaven zu handeln. Deutsche Kaufleute und Reeder schufen in der Folgezeit ein globales Netz von Handelsbeziehungen in Westafrika. Auf ihren eigens gebauten Sklavenschiffen hatten jeweils bis zu 800 Afrikaner Platz, die über den Atlantik verschleppt und verkauft wurden. Das Deutsche Reich unter Otto von Bismarck rief dann 1884 seine erste Kolonie aus: Südwestafrika. Ursprünglich hatte der Reichskanzler seine Abneigung gegen jede Form kolonialer Abenteuer erklärt, doch bald schwenkte er um und das Deutsche Reich entwickelte sich zur flächenmäßig drittgrößten Kolonialmacht der Welt, mit sogenannten Schutzgebieten in Afrika, China und Ozeanien. Es ist ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, das lange verdrängt und verharmlost wurde. Im 19. Jahrhundert suchten immer mehr Menschen ihr Glück in der neuen Welt. Welche Auswirkungen hatte das auf den Schiffsverkehr zwischen Europa und den USA? Man kann keine neuen Ozeane entdecken, hat man nicht den Mut, die Küste aus den Augen zu verlieren, sagte einst der französische Schriftsteller André Gide. Seefahrer vergangener Zeiten hatten diesen Mut. Sie wagten den Aufbruch ins Ungewisse. Und obwohl ihre Expeditionen oft zu Ausbeutung und Leid führten, öffneten sie auch neue Horizonte. Es war meine Ambition, nicht nur weiterzukommen als jemals ein Mensch zuvor, sondern so weit zu gehen, wie es einem Menschen überhaupt möglich ist, verkündete der britische Seefahrer James Cook. Der Sohn eines Tagelöhners, der sich bis zum Kapitän hochgearbeitet hatte, startete 1768 auf einem umgebauten Kohleschiff in die Südsee. Schon seit der Antike vermutete man ja im südlichen Pazifik einen unbekannten Südkontinent, die Terra Australis Incognita, eine Art Gegengewicht zur nördlichen Hemisphäre. Im Auftrag der englischen Krone sollte Cook diesen Teil der Welt nun endlich ausfindig machen. Cook segelte allerdings einem Mythos hinterher. Dafür entdeckte er aber Tahiti und andere polynesische Inseln, ebenso Neuseeland und die Ostküste von Australien. Aus heutiger Sicht wurden diese Länder natürlich nicht von ihm entdeckt, sondern eingenommen. Sie waren ja seit Jahrtausenden von indigener Bevölkerung besiedelt und auch bereits im 17. Jahrhundert von Niederländern betreten. Cook war nur der Erste, der Neuseeland und Australien für das britische Königreich in Besitz nahm. Den Ureinwohnern begegnet er zunächst ohne Gewalt. Er sieht sie zwar nicht als ebenbürtig an, ist aber dennoch fasziniert von ihnen. In Wirklichkeit sind sie weit glücklicher als wir Europäer, notiert er in seinem Tagebuch. Sie befinden sich in völliger Unkenntnis der überflüssigen wie der notwendigen Annehmlichkeiten, welchen das höchste Streben der Europäer gilt, und sie sind glücklich durch ihr Unwissen. Auf seinen nächsten beiden Expeditionen kommt es jedoch immer wieder zu gegenseitigen Angriffen. Und als er 1779 auf Hawaii landet, wird er von den Insulanern zuerst als polynesischer Gott begrüßt, doch in den Auseinandersetzungen, die bald folgen, töten sie ihn. Bis heute gilt Cook als einer der wichtigsten Seefahrer der Geschichte. Er kartografierte auch den Pazifischen Ozean präziser als irgendein Entdecker zuvor und trug damit maßgeblich zur Erweiterung des geografischen Wissens seiner Zeit bei. Unter all den berühmten Forschern soll auch Alexander von Humboldt nicht unerwähnt bleiben. Humboldt, geboren 1769 in Berlin, war ein Universalgelehrter, der die Erde als ein zusammenhängendes Ganzes sah. Vor allem durch seine Expedition nach Lateinamerika leistete er einen wesentlichen Beitrag zur Meeres-, Wetter-, Klima- und Landschaftskunde. Unter anderem wurde der Humboldt-Strom nach ihm benannt, eine Meeresströmung, die kaltes Wasser von der Antarktis nach Südamerika bringt und dort zu einer Art Lebensspender wird. Nachdem Humboldts Mutter gestorben war, ermöglicht ihm das reiche Erbe, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Am 5. Juni 1799 startet er auf der Fregatte Pizarro von Nordspanien aus in Richtung Südamerika. Mit dabei der französische Naturforscher Aimé Bonpland. Über die Kanarischen Inseln geht es zuerst nach Venezuela und Kuba, später nach Kolumbien, Ecuador, Peru und Mexiko. Seit unserem Eintritt in die heiße Zone wurden wir nicht müde, in jeder Nacht die Schönheit des südlichen Himmels zu bewundern, schreibt er in seinem Reisebericht. Die Gruppierung der großen Sterne, einige zerstreute Nebelflecke, die an Glanz mit der Milchstraße wetteifern, Strecken, die sich durch ihr tiefes Schwarz auszeichnen, geben dem Südhimmel eine ganz eigentümliche Physiognomie. Erst in der Nacht vom 4. zum 5. Juli unter 16 Grad Breite sahen wir das südliche Kreuz zum ersten Mal deutlich. Es war stark geneigt und erschien von Zeit zu Zeit zwischen den Wolken, deren Mittelpunkt, wenn das Wetterleuchten dadurch hinzuckte, wie Silberlicht aufflammte. Unsere Freude beim Erscheinen des südlichen Kreuzes wurde lebhaft von denjenigen unter der Mannschaft geteilt, die in den Kolonien gelebt hatten. In der Meereseinsamkeit begrüßt man einen Stern wie einen Freund, von dem man lange Zeit getrennt gewesen. Zu den abenteuerlichsten Abschnitten der Reise gehört Humboldts Fahrt auf dem Orinoco, dem drittgrößten Fluss Lateinamerikas. Zusammen mit einem 11-köpfigen Expeditionsteam geht es mehr als 2000 Kilometer durch Urwälder, umgeben von Schlangen und Krokodilen, vorbei an Klippen und Stromschnellen. Das alles in einem 13 Meter langen, ausgehöhlten Baumstamm, also eine Art Einbaum. Zweimal kentern sie und der Nichtschwimmer Humboldt rettet sich mit knapper Not. Auf seiner 5-jährigen Forschungsreise untersucht Humboldt Vulkane, Erdschichten, Pflanzen, Steine und Fossilien, um die Welt in ihrer Gesamtheit zu ergründen. Er ist überzeugt, dass in der Natur alles mit allem zusammenhängt und dass der Mensch keine Sonderrolle darin einnimmt. Humboldt setzt sich aber auch für die Menschenrechte ein. Er fordert die Gleichstellung indigener Völker und prangert die Sklaverei als das größte Übel an, welches jemals die Menschheit betroffen. Alexander von Humboldt hat einen verblüffend modernen Blick auf die Welt, so der Historiker und Humboldt-Experte Frank Holl. Humboldt hat vor allen Dingen zwei Dinge zusammengebracht, die Natur und den Menschen, und den Einfluss des Menschen auf die Natur, auch den negativen Einfluss, den hat er immer wieder thematisiert. Wir haben ein gutes Beispiel in Venezuela, seine Klimastudien zum Valencia-See. Er hat erkannt, dass wenn dort die Wälder abgeholzt werden, die Landschaft nach und nach austrocknet, was nicht nur auf die Landwirtschaft eine Auswirkung hat, sondern letztendlich auch auf das lokale Klima. Also da spricht er schon den Klimawandel an, und zwar den lokalen Klimawandel. Und er sagt, was die Menschen da machen, das hat Auswirkungen auf die künftigen Generationen. Also sehr modern. Im Jahr 1842 hat er dann eine phänomenale Idee, und zwar sagt er, der Mensch verändert das Klima durch den Ausstoß großer Dampf- und Gasmassen in den Zentren der Industrie und auch durch Veränderung der Wasseroberflächen und durch das Abholzen der Wälder. Die künftigen Generationen sind für ihn immer wichtig. Er achtet immer darauf, dass das, was der Mensch macht, auch in der Zukunft nachhaltig Bestand hat. Wenige Leute haben damals schon an die Zukunft gedacht, so wie wir es jetzt denken, denn die Natur lag allen zu Füßen und war etwas, was man ausbeuten konnte, und die Ressourcen, dachten alle, die sind unerschöpflich. Aber er hat es tatsächlich damals schon gesehen, dass die Ressourcen endlich sind. Und das, denke ich, ist eine wichtige Aussage von Humboldt, von der wir auch sehr viel lernen können. Als im 19. Jahrhundert immer mehr Menschen ihr Glück in der neuen Welt suchen, entwickelt sich allmählich ein regelmäßiger Schiffsverkehr zwischen Europa und den USA. Dafür werden die Häfen in Hamburg und Bremerhaven ausgebaut und an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Die Überfahrt auf einem Segelschiff ist freilich extrem strapaziös. 2 Toiletten für 100 Passagiere, unbeheizte Kabinen, Seekrankheit, erzählt Torben Knühe vom Hamburger Auswanderermuseum Ballenstadt. Die Leute hatten natürlich nicht viel Platz auf diesen Schiffen. Es war dreckig, die mussten ihr eigenes Essen mitbringen. Das heißt, wenn man schon sein letztes Geld dafür ausgegeben hat für die Überfahrt, dann hatte man natürlich auch nicht genug Geld, um sich vernünftige Essensrationen zu kaufen, die einen über diese wochenlange Reise gebracht haben. Oft waren das verfaulte Essensreste, die die Leute zu sich genommen haben. Es gab viele Krankheiten, das Wasser war nicht sauber. Es sind immer wieder Menschen gestorben auf dieser Fahrt, die dann einfach dem Meer übergeben worden sind. Also es war wirklich eine ganz, ganz harte Überfahrt. Mitte des 19. Jahrhunderts verbesserte sich vieles. Die Entwicklung der Dampfmaschine machte auch der Schifffahrt Dampf. Anstelle der Windjammer kamen nun schnelle, stählerne Dampfschiffe zum Einsatz. Die bislang mehrwöchige Überfahrt verkürzte sich damit auf 16, später sogar auf 9 Tage. Die Dampfschifffahrt revolutioniert nicht nur den Schiffsbau, sondern auch die Arbeitswelt in den Häfen, den Werften und auf den Schiffen. Auch der Postverkehr zwischen den Kontinenten kommt jetzt in Gang. Am 1. Juni 1856 startet die Borussia, das erste Dampfschiff der Hamburger Hapag-Reederei, über den Atlantik nach New York, mit 365 Erwachsenen und 64 Kindern an Bord. 120 preußische Taler kostete die Überfahrt in der ersten Kajüte. Zum Vergleich: von 3 bis 4 Talern konnte um 1850 eine 5-köpfige Familie eine Woche lang leben. Musik. Mehr als 50 Millionen Europäer, viele aus östlichen Ländern, machten sich im 19. Jahrhundert auf ins gelobte Land Amerika. Weg vom Elend in ihrer Heimat, weg von religiöser und politischer Unterdrückung. Nach dem Ersten Weltkrieg sank die Zahl der Auswanderer. Erst in den 1930er Jahren führte die Judenverfolgung im Dritten Reich zu einer erneuten Welle der Emigration. All diese Aufbrüche begründen den Reichtum vieler Reedereien. Entsprechend groß ist der Konkurrenzkampf untereinander. Erst recht, seit die USA 1924 die Einwanderung begrenzt haben. Nun kommt es darauf an, den Hafen von New York zu erreichen, bevor die festgelegte monatliche Quote ausgeschöpft ist. Ein Wettrennen gegen die Uhr beginnt. Um keine böse Überraschung zu erleben, ist es nämlich am sichersten, wenn ein Schiff bereits am 1. des jeweiligen Monats eine Minute nach Mitternacht anlegt. Sonst hat vielleicht ein Dampfer der Konkurrenz die ganze Quote schon ausgeschöpft und das verspätete Schiff wird zurück nach Deutschland geschickt, mit allen Auswanderern an Bord. Hamburg wird bald der bevorzugte Auswandererhafen und die Hapag entwickelt sich allmählich zur wichtigsten Reederei Europas. Ihr Direktor Albert Ballin versteht es, den Passagieren, vor allem den weniger Betuchten, bestmöglichen Service zu bieten, auch schon vor Beginn der Reise. Da der Andrang ja sehr groß ist, müssen die Menschen oft längere Zeit auf eine Schiffspassage warten. Deswegen lässt Ballin Auswandererhallen vor den Toren Hamburgs bauen, in denen bis zu 5000 Personen Platz finden. Besonders wirbt er um jüdische Emigrantinnen und Emigranten. Für sie gibt es dort eine Synagoge, eigene Schlafsäle und auch koscheres Essen. Heute befindet sich auf dem Gelände das Auswanderermuseum Ballinstadt. Wenn man hier abgefahren ist, wurde man auch nach Krankheiten untersucht und die Leute wurden auch vorbereitet auf die Ankunft in Amerika. Das heißt, es wurde so ein bisschen rudimentär geübt, was man zu antworten hat auf die Fragen des Zolls zum Beispiel dort vor Ort. Ein paar Brocken Englisch, wenn man es noch nicht konnte. Es wurde, die meisten konnten das ja wahrscheinlich nicht. Die meisten konnten es nicht, nein. Also das, tatsächlich wurden sie da schon sehr drauf vorbereitet dann hier vor Ort. Das war alles Teil dieser Dienstleistung, weil dahinter steckt natürlich ein ganz großer Gedanke. Zum einen als Werbetool. Leute haben Postkarten geschrieben, nach Hause kommt auch mit der Hapag-Reederei. Das hat alles wunderbar geklappt. Zum anderen ist es halt so, wenn jemand abgelehnt wurde vor Ort in Ellis Island, musste er zurück aufs Schiff, mit dem er gekommen ist, und musste auf Kosten der Reederei zurückgeführt werden. Das war immer sehr, sehr ärgerlich für die Hapag-Reederei, weil die leeren Schiffe wurden als Frachtschiffe dann benutzt. Und jeder Quadratzentimeter Platz war natürlich bares Geld. Und deswegen war das sozusagen so eine Win-Win-Situation für alle, wenn die Leute dort ankommen konnten. In Ellis Island wurden sie wieder medizinisch untersucht. Die Leute wurden befragt mit bestimmten Fragen, die teilweise total absurd sind. Sind sie Bigamist und solche Geschichten? Also ganz absurde Fragen, wo man eigentlich mit dem gesunden Menschenverstand die Antworten weiß. Aber die Leute konnten halt nicht richtig Englisch. Sie wussten nicht richtig, was bestimmte Dinge heißen. So wurden auch teilweise Familien in Ellis Island voneinander getrennt, weil ein Teil durfte einreisen, ein Teil nicht. Und deswegen gab es tragische Situationen, wo auch Kinder alleine, weil sie krank geworden sind, zurückgeschickt worden sind, in Hamburg in Quarantäne, um dann irgendwann wieder alleine nach Amerika zu fahren. Und die Familien waren teilweise wochenlang getrennt und die wussten nicht richtig, was ist mein Kind. Weil es gab ja nicht wie heute die Möglichkeit, sich mit WhatsApp Nachrichten zu schicken oder sowas, sondern man war erstmal aus der Welt. So überfüllt die Passagierschiffe von Frühjahr bis Herbst sind, in den stürmischen Wintermonaten bricht das Geschäft regelmäßig ein. Das bringt Albert Ballin auf die Idee, für diese Zeit eine Bildungs- und Vergnügungsreise in wärmere Gegenden anzubieten. Natürlich für Leute mit Geld. Ruckzuck sind die 174 Plätze ausgebucht und die Augusta Victoria startet im Januar 1891 zu einer zweimonatigen Tour ins Mittelmeer. An Bord herrscht Luxus pur. Komfortable Kabinen, kulinarische Köstlichkeiten und gepflegte Unterhaltung. Die Reise wird zu einem vollen Erfolg. Für die Gäste und erst recht für die Harpag, die sich ein zusätzliches, gewinnbringendes Standbein geschaffen hat und bald weitere luxuriöse Kreuzfahrten, unter anderem in die Karibik, veranstaltet. Dank der Elektrizität gibt es auf den Schiffen inzwischen auch Kühlkammern zur Vorratshaltung. Als zum Beispiel der französische Luxusliner France 1912 zu seiner ersten Atlantikfahrt aufbricht, kann er 9.000 Pfund Frischfleisch laden. Außerdem 58.000 Pfund Geflügel, 18 Fässer Gänseleberpastete, dazu noch 9.000 Pfund Fisch, 80 Pfund Krabben, 600 Dutzend Austern, tausende Pfund Eier, Butter, Früchte, Gebäck, nicht zu vergessen 60.000 Flaschen Wein und unzählige Kisten Champagner. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Förderte den Schiffbau wie niemand vor ihm. Als er 1912 in Hamburg den Dampfer Imperator taufte, richtete die Harpag ein Festbankett aus und engagierte dafür den französischen Meisterkoch Auguste Escoffier. Von dem in Champagner gedämpften Lachs war der Kaiser so begeistert, dass er Escoffier zu sich rufen ließ und ihn fragte, wie er sich dafür erkenntlich zeigen könne. Indem sie Elsass-Lothringen an Frankreich zurückgeben, so dessen Antwort. Bisher hatte man sich den Gefahren einer Seefahrt ja nur ausgesetzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Doch jetzt ist der Weg das Ziel. Jeder neue Dampfer übertrifft seine Vorgänger an Größe und Eleganz. Beispielsweise die britische Titanic. Das luxuriöseste und größte Passagierschiff der damaligen Zeit ist 269 Meter lang, 28 Meter breit und bis zur Brücke fast 31 Meter hoch. Am 10. April 1912 startet die Titanic zu ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York. Eigentlich gilt sie vor allem dank eines doppelten Bodens als absolut sicher. Doch in der Nacht vom 14. auf den 15. April rammt sie einen Eisberg und sinkt nahe Neufundland. Fast 1500 Menschen sterben. Einer der Überlebenden, der zweite Offizier Charles Herbert Lightoller, erzählte einem Rundfunkreporter später, es habe schon bei Reiseantritt Eiswarnungen gegeben, auf dem Meer auch über Funk, die aber von der Funkstelle der Titanic nicht immer weitergegeben wurden. Die Männer hätten nämlich alle Hände voll mit der Übermittlung von Grußbotschaften zu tun gehabt. Es gab drei harte Schläge der Glocke im Ausguck und einen Schrei, Eisberg voraus, Sir. Unser Bug schwenkte zur Seite, aber nicht weit genug, und das Schiff wurde steuerbord getroffen. Massen von Eis fielen auf das Vordeck. Schlimmer aber, was wir nicht gleich wussten, das Schiff wurde unter Wasser auf einer Länge von 6 Abteilungen aufgerissen. Nichts hätte es mehr retten können. Nothing could have saved her. Weshalb der Kapitän das Schiff allen Warnungen zum Trotz nicht rechtzeitig stoppte, ist bis heute ungeklärt. Während die Titanic unterging, spielte die Bordkapelle bis zum bitteren Ende beruhigende Ragtime-Musik. Schiffskatastrophen gab es viele, auch im 20. Jahrhundert. Denken wir beispielsweise an die Wilhelm Gustloff, den Kreuzfahrtdampfer der Nazis, der jedoch bald als Lazarettschiff diente und 1945 bei der Evakuierung von Flüchtlingen aus Ostpreußen von Torpedos eines sowjetischen U-Bootes getroffen wurde und in der Ostsee versank. 9.443 Menschen starben. Oder an die Andrea Doria, den Stolz der italienischen Kreuzfahrtflotte, die vor der Küste New Yorks mit einem schwedischen Passagierschiff kollidierte und unterging. Rund 3 Millionen Schiffswracks liegen nach Schätzung von Experten auf dem Grund der Weltmeere. Kap Horn ist der größte Schiffsfriedhof der Welt. Über 800 Schiffe sanken dort. 10.000 Seeleute verloren dabei ihr Leben. Doch speziell um die Titanic, deren Untergang als das größte Schiffsunglück in Friedenszeiten gilt, ranken sich bis heute viele Geschichten, Theorien und Spekulationen. Der Mythos Titanic ist unsinkbar. 1985 wurde das Wrack in 4000 Metern Tiefe entdeckt. Die Titanic war in zwei Teile gebrochen, rund um ein riesiges Trümmerfeld. Seit kurzem existieren auch hochauflösende 3D-Bilder von alledem, die neue Erkenntnisse darüber liefern könnten, wie es zu der Katastrophe kam. So oder so ist die Titanic bis heute Metapher dafür, dass der Mensch trotz moderner Technik nicht alles unter Kontrolle hat. Das goldene Zeitalter der Luxusliner kam trotz alledem nicht ins Schlingern. Eine Kreuzfahrt galt vielen Landratten nach wie vor als ein Meer voller Seligkeit. Die Reedereien versuchten auch, die Schiffe immer sicherer auszustatten, indem sie zum Beispiel wegen Brandgefahr keine Polstermöbel mehr aufstellten, keine Teppiche mehr auslegten und statt Holz möglichst viel Glas und Metall verwendeten. Für den amerikanischen Luxusliner United States, der Cary Grant und die Windsors zu seinen Stammgästen zählte, wurde die Firma Steinway sogar gebeten, ein Klavier ganz aus Aluminium herzustellen. Die Anfrage blieb jedoch unbeantwortet. Ob Kapitänsdinner, Konzerte, Spielcasinos, zumindest den First-Class-Passagieren wird jeder Wunsch erfüllt. Sogar für ihre Hunde gibt es 5 verschiedene Menüs täglich. Wichtig ist vor allem die Passagierliste mit Namen und Stand, so Catherine Doncel in ihrem Buch »Legendäre Ozeanreisen«. Die erste und zweite Klasse bekommt sie gleich nach der Abfahrt ausgehändigt, frisch aus der Schiffsdruckerei. Damit kann man die Namen derer suchen, denen man aus dem Weg gehen möchte, oder vor allem die Namen jener, die man gerne kennenlernen und mit ihnen geschäftliche Beziehungen knüpfen will. Ehrgeizige Mütter suchen unter den vielversprechenden Junggesellen nach dem idealen Schwiegersohn und überlegen sich Mittel und Wege, ihre Tochter am Tisch des begehrten Herrn unterzubringen. Da die Luxusliner auch wahre Spielhöllen sind, ziehen sie professionelle Spieler an. Dubiose Personen, die im Rauchsalon der ersten Klasse schnell ihr Auge auf ein schwerreiches Opfer geworfen haben. Die Besatzung weiß um solche Betrügereien. Trotzdem lässt man die Leute gewähren. Hauptsache, die Schifffahrtsgesellschaften werden für die Spielverluste nicht haftbar gemacht. Der Smoking Room bleibt bis in die 1920er Jahre eine Männerbastion. Während die Frauen von den Räumlichkeiten der Männer lange ausgeschlossen bleiben, haben letztere seit jeher Zutritt zum Salon der Damen. Hier sind sie zum geselligen Plaudern oder bei gesellschaftlichen Veranstaltungen sogar sehr willkommen. Und nicht nur das. Denn auf See liebt man den Flirt, zumal viele Frauen allein reisen. Auch junge Damen kommen an Bord, die ihren Verlobten, jungen Staatsangestellten, Offizieren oder Pflanzern bis nach Accra oder Bombay nachreisen, um dort zu heiraten, was den Dampfern den Namen Brautschiff einträgt. Manchmal ändern sie während der Fahrt allerdings ihre Meinung und heiraten bei einem Zwischenstopp einen attraktiven Mitreisenden. Um diese plötzlichen Liebesaffären zu verhindern, haben die Holländer ein Gegenmittel gefunden. Kein junges Mädchen besteigt ein holländisches Schiff, wenn es sich nicht zuvor einer Ferntrauung unterzogen hat, sodass es sich schon durch die Ehe gebunden fühlt. Einst waren Häfen magische Orte. In der Literatur können sie es heute noch sein. Um das Unendliche zu erreichen, brauchen wir einen Hafen, einen einzigen sicheren Hafen, von dem aus wir aufbrechen, zum Unbestimmten. So der portugiesische Schriftsteller Fernando Pessoa. In den 1930er Jahren war von Magie nicht mehr so viel zu spüren. Trotzdem waren die großen Häfen aber auch da noch mehr als nur Welthandelsplätze. Es waren melancholisch-romantische Orte, bevölkert von Seeleuten und Glücksrittern, geprägt von Flüchtlingselend und Flüchtlingshoffnung. Erich Maria Remarque, der 1939 in die USA emigrierte, nimmt uns in seinem Roman »Die Nacht von Lissabon« mit an den Hafen der Stadt, den letzten Fluchtpunkt aus dem von den Nazis besetzten Europa. Ich starrte auf das Schiff. Es lag ein Stück vom Quai entfernt, grell beleuchtet im Tejo. Ich wusste, dass es am nächsten Abend abgehen sollte. Es rüstete sich zur Fahrt, als wäre es eine Arche zur Zeit der Sintflut. Es war eine Arche. Jedes Schiff, das in diesen Monaten des Jahres 1940 Europa verließ, war eine Arche. Wer von hier das gelobte Land Amerika nicht erreichen konnte, war verloren. Er musste verbluten im Gestrüpp der verweigerten Ein- und Ausreisewiesen, der Internierungslager, der Bürokratie, der Einsamkeit, der Fremde und der entsetzlichen allgemeinen Gleichgültigkeit gegen das Schicksal des Einzelnen, die stets die Folge von Krieg, Angst und Not ist. Der Mensch war um diese Zeit nichts mehr. Ein gültiger Pass, alles. Ich war nachmittags im Casino von Istruil gewesen, um zu spielen. Ich besaß noch einen guten Anzug und man hatte mich hineingelassen. Es war ein letzter, verzweifelter Versuch gewesen, das Schicksal zu bestechen. Unsere portugiesische Aufenthaltserlaubnis lief in wenigen Tagen ab und Ruth und ich hatten keine anderen Visa. Das Schiff, das im Tejo lag, war das letzte, mit dem wir in Frankreich gehofft hatten, New York zu erreichen. Aber es war seit Monaten ausverkauft und uns hätten, außer der amerikanischen Einreiseerlaubnis, auch noch über $300 Fahrgeld gefehlt. Ich hatte versucht, wenigstens das Geld zu bekommen, in der einzigen Art, die hier noch möglich war, durch Spielen. Es war sinnlos gewesen. Denn selbst wenn ich gewonnen hätte, hätte immer noch ein Wunder geschehen müssen, um auf das Schiff zu kommen. Doch auf der Flucht und in Verzweiflung und Gefahr lernt man an Wunder zu glauben. Sonst würde man nicht überleben. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah es erstmal düster aus für das Geschäft der Luxusliner. Zu verheerend waren die Kriegsfolgen, als dass man an Kreuzfahrten überhaupt denken konnte. Nach 1945 war den deutschen Reedereien die Überseeschifffahrt ja zunächst sogar verboten. Bis 1951 unterlag sie noch alliierten Beschränkungen. Doch 1954 war es soweit. Die Gripsholm war das erste Schiff, das wieder die deutsche Flagge führte und den Liniendienst von Bremerhaven nach New York aufnahm. 2 Wochen dauerte diese Reise. Mit an Bord des 192 Meter langen Dampfers war damals Paul-Dieter Kümper, ein Reporter von Radio Bremen. Und so hörte sich sein Bericht an. Seit heute Morgen, nun wissen wir sicher, dass wir kein Land mehr für die nächsten Tage sehen werden. Ein vielleicht in weitem Abstand vorbeiziehendes Schiff wird eine aufregende Minute sein. Gegen 3.05 Uhr heute Morgen stand Fair Island, das letzte Feuer der Orkneys, die wir nördlich umlaufen, quer ab. Um 5.06 Uhr das letzte Feuer Schottlands. Farewell, Europe. Lebe wohl, Europa. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Na, kleiner Mann. Wo soll es denn hingehen? Ja, ich rufe die Leute jetzt zum Essen. Wie viel Mal am Tag denn? Das ist also 2, 4, 6 Mal. Durch alle Decks? Ja, durch alle Decks. A, B, C und D Deck. Das ist ein schön langer Weg. Ja, das geht. Oh, das geht aber schnell. Wie alt bist du denn? Ich 17. Tatsächlich? Ja, das ist wahr. Und wie lange fährst du schon zur See? 1 Jahr jetzt. Ein Jahr auf der Silberstab bin ich gefahren. Das Silberstab? Ja, nach Westindien. Westindien? Ja. Das ist aber schön warm. Ja, bestimmt. Schöne Reisen geht. Ja, war sehr schön. Und was machen Sie hier? Na, dreimal darfst du raten. Hast du schon mal was vom Rundfunk gehört? Na klar, da war ich ja auch schon 2 Jahre beim Kinderfunk, bei Radio Bremen. Na sieh mal, alte Liebe rostet nicht. Ja. Neun Ufern entgegen fuhr die Gripsholm damals. Neun Ufern entgegen ging auch der 16-jährige Schiffsjunge Ulrich Enke, als er 1959 in Bremen bei der Deutschen Dampfschifffahrtsgesellschaft Hansa anheuerte. 7 Jahre lang war er auf allen Weltmeeren zu Hause, bis er über verschlungene Wege wieder in Deutschland und in bürgerlichen Gefilden landete, studierte, Journalist und schließlich Chefkorrespondent des Bayerischen Rundfunks wurde. Ich war ein junger Mensch, ich wollte weg, ich wollte raus, ich wollte etwas von der Welt sehen, was damals noch sehr viel mehr Bedeutung hatte als heute. Es gab keinen Ferntourismus, es gab keine Charterflieger, es gab nichts, wo man dahin kam, also nach Italien, das war fast schon eine Weltreise. Und darüber hinaus gab es nicht, der Rest war unbekannte Region und das reizte, da wollte ich hin. Ich wollte weg von zu Hause, ich wollte weg von der Schule, ich wollte die vermeintlich große Freiheit dieser Welt erleben auf den Weltmeeren. Ich hatte natürlich die Lieder von Freddie Quinn und Hans Albers und anderen im Ohr, die einem da etwas vorgaukelten von fantastischen Dingen, die einem da widerfahren würden. Das alles mischte sich zusammen zu einer völlig verklärten Form von Vorstellung, was Seefahrt bedeuten könnte. Man muss sagen, eine klassische Form einer Landratte, denn an der See selbst machen sich die Menschen solche Vorstellungen nicht. Sie wissen, wie Seefahrt ist. Und das führt dazu, dass auch heute noch sehr viel mehr aus dem Binnenland zur See fahren als von der Küste. Und an der Küste sagt man, wir fahren nicht, weil wir wissen, wie das ist. Und wie sind Sie denn damals an Bord gegangen? Also das erste Mal das große Schiff betreten. Was haben Sie denn da im Rucksack oder in der Seetasche dabei gehabt? Ja, normale Ausrüstung, was man so braucht, wenn man länger auf Reisen geht, an Wäsche und sonst nichts. Ich hatte einen sogenannten Südwester und ein Ölzeug, das musste man sich kaufen, das war Voraussetzung. Das macht aber eher Spaß, so etwas zu kaufen, weil das schon roch nach Abenteuer und fernen neuen Welten und neuen Ufern. Zusätzlich hat man ein paar private Dinge dabei. In meinem Falle war das eine Ausgabe von Faust, die ich mit an Bord nahm, was zur Seefahrt passte, wirklich wie die Faust aufs Auge, um bei dem Bild zu bleiben. Es war ein Geschenk meiner Patentante, an dem ich sehr hing, und das war lange Jahre dann meine einzige Verbindung zurück zur Heimat, war Ausdruck meines Heimwehs, war zugleich aber natürlich auch Anlass, gehänselt zu werden, weil man so einen Blödsinn lasst. Es wird nicht gelesen an Bord, weil man auch gar keinen Raum dafür hat, die Zeit nicht hat. Das ist ein Arbeitsjob, da arbeitet man rund um die Uhr im Schichtbetrieb, und wenn man nicht arbeitet, versucht man möglichst schnell zu schlafen, denn wenn man auf sehr viel Schlaf kommt am Stück, dann waren das damals maximal 4 Stunden. Also Freizeit, sich da hinsetzen, die Beine im Wasser baumeln lassen, Akkordeon spielen und schöne Bücher lesen und Lieder vor sich hin singen, das war alles Unsinn, das gab's nicht. Die Wirklichkeit sah anders aus, das war Knochenarbeit. Welche Art von Arbeit war das? Das war ein Frachtschiff, das also sogenanntes Stückgut, also so Kisten, Kartons, Lokomotiven, Maschinenteile, also alles fuhr, was es so gab, aber nicht in Container verpackt, sondern jedes Stück einzeln. Und primär war das natürlich einmal die Haupttätigkeit am Anfang, ist so Rostklopfen. Man steht also da, muss mit einem großen Vorschlaghammer, egal wie die Außentemperaturen sind, und die sind in den Tropen sehr hoch, an Deck stehen und große Rostplacken bearbeiten in der Hoffnung, dass sie abspringen und dass man danach das Ganze dann grundieren und neu malen kann. Also es sind Rostklopfen, und das vollzieht sich sowohl an Deck wie aber natürlich auch in der Takelage, in den Masten. Und da fing mein Problem an. Ich hatte eine leichte Höhenkrankheit, hatte leichte Schwierigkeiten, Schwindelanfälle und musste immer in den Himmel gucken, wenn ich oben im Mast hing. Und das war schon sehr unangenehm, weil die Masten natürlich auf See auch hin und her schwanken, eine enorme Schwankungsbreite von ein paar Metern haben, wenn das Schiff schwankt. Und man selber hängt da und ist eigentlich damit beschäftigt, sich festzuhalten und nicht mitzuschaukeln, soll aber in Wirklichkeit arbeiten, und das alles auf einen Nenner zu bringen, war schon etwas schwierig. Und wie hoch oben waren Sie da, gebaumelt, so zwischen Himmel und Erde? Das sind schon 20, 30 Meter, die man da oben hängt. Und wenn einem dann die Höhe etwas ausmacht und man runterblickt und es einem schummrig wird, das ist kein gutes Gefühl. Und es hat sich nicht gelegt im Laufe der Jahre? Denn ich meine, man gewöhnt sich ja auch daran, dass einem schlecht wird. Es wird einem dann immer schlecht wahrscheinlich auf hoher See. Ja, Seekrankheit habe ich gehabt. Die hat sich dann gelegt nach 3 Tagen. Da musste man einmal durch und dann passierte nichts mehr, egal wie schlecht das Wetter war, egal wie schwer die See war. Aber diese Höhenarbeiten, die habe ich nie überwunden, nein. Und wie war der Kontakt untereinander? Es waren ja viele im ersten Lehrjahr. Nein, das sind nicht viele. Es gibt auf jedem Schiff in der Regel nur einen Schiffsjungen, oder gab nur einen Schiffsjungen. Und ich war eben dieser Schiffsjunge. Und dann waren die nächsten, das waren die jungen Männer, das waren die, die das zweite Lehrjahr bereits erreicht hatten. Dann kamen die Leichtmatrosen, das war das dritte Lehrjahr. Und dann kamen die Matrosen nach der Matrosenprüfung, die an Land Gesellenprüfung heißt. Dann war man also Geselle, sprich Matrose. Und dann war man in der Hierarchie an Bord etwas, aber bis dahin hatte man zu dienen, hatte zu funktionieren, hatte zu arbeiten und den Schnabel zu halten. Es war sehr rau, es gab auch keine persönlichen Beziehungen untereinander. Jeder stand für sich, jeder musste gucken, dass er für sich über die Runden kam. Das war ein Überlebenskampf. Stimmte denn wenigstens das Klischee, dass man in jedem Hafen eine Braut hat? Das Klischee stimmt natürlich überhaupt nicht, weil man erstens nicht in jedem Hafen an Land gehen kann. Und wenn man an Land gehen kann, hat man kein Geld und ist eine arme Maus und weiß nicht, wo man hingehört. Und meistens sind die Häfen so weit draußen, dass man gar nicht die Zeit und auch nicht das Geld hat, wirklich in die Stadt zu kommen. In aller Regel muss man auch im Hafen arbeiten. Heute gibt es fast gar keinen Landgang mehr bei dieser Containerseeschifffahrt. Damals gab es durchaus die Möglichkeit des Landgangs. Aber zum Beispiel bei umgerechnet, so war es damals, 40 D-Mark Gehalt als Lehrjunge im ersten Jahr. Also da gab es keinen großen Spielraum, um damit noch irgendetwas zu machen. Da konnte man Post nach Hause schicken, konnte sich an Bord mal eine Flasche Bier kaufen, aber das war es dann auch schon. Wie kam dann der Mythos Hamburg-St. Pauli zustande? Über einen Film, über das damals aufkommende Fernsehen, über die Schlager und die Schlagerwelt, über Bücher, über romantisierende Bücher. Mit der Realität hat und hatte das nie was zu tun. Aber ihr habt doch auch eure Kneipe dort gehabt. Ja, man hatte natürlich seine Anlaufstelle. Man brauchte im Heimathafen eine Postadresse. Die Postzustellung, die über die Schiffsagenten in den jeweiligen Häfen lief, war sehr unzuverlässig. Und eine Adresse in Deutschland wollte man haben. Und das war dann in der Regel eine Kneipe, wo man sozusagen ein Postfach einrichten konnte. Bei mir war das die Washington 2 Bar. In Hamburg auf der Reeperbahn und da habe ich dann, wenn ich in Hamburg war, mein Bierchen getrunken, habe nach der Post gefragt. Das war so ein Art Stück Heimat, aber heute würde ich das in der Rückschau nicht mehr unbedingt als Heimat bezeichnen. Wenn das im Grunde genommen so fürchterliche Jahre waren, wenn da gar nichts mit Romantik war, warum haben Sie denn da nicht viel früher die Kurve gekratzt und haben einfach der Seefahrt Lebewohl gesagt? Also zum einen, weil man natürlich auch hängt an der Illusion, an der Vorstellung, dass doch noch was draus wird. Man lebt im Grunde genommen davon, dass man, wenn man dann mal nach Hause kommt und erzählt, mit großen Augen angesehen wird, wo man war, in Hongkong, in Tokio oder in Südamerika und die sagen Donnerwetter, weil damals wirklich niemand hinkam. Das hatte also sein Positives und da zehrte man sehr lange von. Und deswegen wollte man nicht aufhören und meinte, naja, vielleicht ist es dann in Afrika anders, vielleicht ist es in Indien anders. Man hat immer diese Hoffnung auf morgen gehabt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das Problem, dass man nicht einfach an Land zurückgehen kann, weil man keine Ausbildung hat. Man hat keinen vernünftigen Schulabschluss in der Regel. Man hat keine vernünftige Ausbildung. Und dann zurückgehen und sich als Hilfsarbeiter irgendwo verdingen, ist auch nicht so witzig. Zum Zweiten ist es eben so, dass man eine Kündigungsfrist von 48 Stunden hat. Das klingt unheimlich gut, aber diese 48 Stunden beziehen sich auf einen deutschen Hafen und die Schiffe waren damals durchaus 10, 12, 14 Monate unterwegs. Und wenn man dann Heimathafen Hamburg hatte oder man hatte Heimathafen Kiel und alle haben gekündigt für Einlaufen Kiel, dann ist das Schiff oben über Jütland gefahren, hat einen Umweg gefahren, einen Tag drangehängt, aber mit dem Ergebnis, dass die Mannschaft nicht kündigen konnte, dass man nicht an Land gehen konnte. Das kostet den Reeder etwas, also wollte der möglichst lange die Leute an Bord halten. Und dann ist man oben über Jütland gefahren, war einen Tag länger unterwegs, aber dafür hatte man die gleiche Mannschaft nochmal 12 Monate, weil es dann wieder in den Persischen Golf oder nach Indien oder nach Ostasien ging. Und in dieser Zeit man zwar 48 Stunden Kündigungsfrist nach wie vor hatte, aber eben auf einen deutschen Hafen. Und den musste man erstmal erreichen und das dauerte. Ist das bei den großen Vergnügungsdampfern auch so oder geht es den Matrosen dort besser? Das ist was völlig anderes. Das sind die Kreuzfahrtschiffe, die sogenannte Weiße Flotte. Die sehen natürlich mehr, weil die Routenplanung ja gerade darauf ausgerichtet ist, dass für die Passagiere möglichst schöne Plätze angelaufen werden, dass man möglichst schöne Erlebnisse hat. Aber mit Landgang ist da auch nichts. Wenn die Passagiere an Land gehen und ihre organisierten Ausflüge von Bord aus machen, dann ist die Zeit, wo man die passagierfreie Zeit an Bord nutzen muss, um da entsprechende Aufräumarbeiten zu machen. Das heißt, die an Bord beruflich sind, müssen arbeiten, führen ein anderes Leben. Es ist eigentlich noch bitterer, finde ich. Ich bin nur einmal auf so einem Passagierschiff gefahren. Ich habe das als bitterer empfunden, weil man immer die Alternative hat. Man sieht die anderen am Sonnendeck liegen. Man sieht, wie sie ins Schwimmbad gehen, wie sie abends großartiges Essen bekommen. Man selber sitzt also da in Schmier und Dreck und muss arbeiten und hat von alledem nichts. Und diesen Kontrast permanent vor Augen zu haben, das ist schon sehr schwierig. Da war nun wieder umgekehrt das Einzige, das sogenannte Essen fassen. Das war eine ganz spannende Geschichte. Viele Passagiere werden halt seekrank, wenn es anfängt wirklich zu kränken, wenn das Schiff anfängt zu wackeln. Und dann ist man immer, wenn man sieht, dass jemand an der Reling steht und den Horizont fixiert, dann weiß man, jetzt ist er kurz davor. Und dann ist man hingegangen, hat erstmal artig gefragt, welche Kabinennummer er denn hat. Und dann hat man gesagt, ich habe ein ganz patentes Rezept gegen Seekrankheit. Sie müssen also ein Stück Speck an einen Bindfaden binden und den runterschlucken und wieder hochziehen. Und diese Vorstellung genügte immer, dass der sich sofort erbrach und an der Reling hing und halb starb. Und dann ist man in die Kombüse gegangen und hat gesagt, Kabine 7 heute für mich bitte. Haben Sie denn damals die große, weite Welt erlebt? Denn ab und zu gab es ja doch einen Landgang. Und wenn man dann in einer Stadt war wie Hongkong oder wie in New York zum Beispiel, dann waren das ja Städte vor 40, 50 Jahren, die anders ausgeschaut haben als heute. Völlig anders. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Nicht nur New York, nicht nur Hongkong, nicht nur diese großen Adressen, sondern natürlich auch die kleinen. Das war alles fremdländisch, war ganz weit weg, das, was heute eigentlich jedem selbstverständlich ist, weil er so oder so ähnlich schon einmal Urlaub gemacht hat. Das gab's eben damals noch nicht. Und alles, was man sah, alles, was man erlebte, war ein erstmaliges Erleben, war das Gefühl, dass man jetzt ganz etwas Exotisches erwischt hat und etwas sieht, was kein anderer machen und sehen kann. Und diese Exklusivität hat dann entschädigt für alles, was an hohem Preis dafür bezahlt werden musste, durch das Leben, durch das Arbeiten an Bord. Erinnern Sie sich denn an einen ganz besonderen Landgang, etwas, was also für Sie das Allerschönste war in den Jahren vielleicht? Sagen wir, das Allerverrückteste ist für mich in Erinnerung mein Besuch in Kyoto, der Kaiserstadt in Japan gewesen. Ich war damals praktisch, soweit ich das sehen konnte, der einzige Tourist in dieser ganzen Stadt, die heute von Touristen völlig überlaufen ist. Aber da kam damals niemand hin. Und irgendwann hatte ich Hunger und ging in ein Restaurant, ließ mir die Karte geben, die ich natürlich nicht lesen konnte, und habe dann einfach auf eine Zeile getippt und habe gesagt, das möchte ich haben. Dann liefen alle Kellner zusammen und haben dieses typisch asiatische Kichern und Lächeln gehabt. Und ich wusste nicht, was los war. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich dann dahinter kam, dass die in Japan senkrecht schreiben und nicht wie wir waagerecht, und ich deswegen einmal die ganze Karte bestellt hatte. Es gab schon auch verzinkte Situationen. Als wir damals in der Nähe von Shanghai in China in Tianjin waren, da wurden noch ganz im kalten Kriegsstil die großen Lautsprecher an der Pier aufgefahren und wir wurden rund um die Uhr 24 Stunden beschallt mit Propaganda und durften einmal während dieser Zeit dann an Land gehen. Und da habe ich hinterher, ich habe insgesamt 20 Pfennig umgerechnet mitgehabt, habe ich einen Pfennig nicht ausgabemäßig belegen können, weil ich irgendeinen Zettel verloren hatte. Und bin dann wegen Devisenvergehens verurteilt worden und habe 14 Tage dort im Gefängnis gesessen. Und das Schiff hat gewartet? Das Schiff ist weitergefahren. Dann hat mich die Reederei rausgeholt und dann musste ich nach Malaysia fliegen, um dort wieder an Bord zu gehen. Wie hat man denn Weihnachten an Bord verbracht? Weihnachten fing mit Auslaufen an, selbst wenn das Auslaufen aus dem letzten deutschen Hafen im Januar oder Februar war. Denn da wurde schon der Weihnachtsbaum eingepackt, der kam an Bord, wurde dann in den Kühlraum gesteckt, zusammen mit den Särgen, die man auch immer dabei hatte. Die beiden wurden zusammen geladen für den Fall, dass irgendetwas passiert. Und an Weihnachten wurde dann der Weihnachtsbaum ausgepackt, dann wurde er einigermaßen improvisiert geschmückt. Und dann gab es einen Punsch und einen Krapfen und man saß dann unter dem Weihnachtsbaum. Und dann kam die Stunde der Wahrheit, dann kamen nämlich die Grußbotschaften von Radio Norddeich, so hieß das damals. Da konnten die Verwandten Grüße an ihre Lieben auf See an Weihnachten über den Äther sprechen. Und alle saßen vor dem Lautsprecher und hörten die Grüße aus Deutschland von Norddeich Radio. Und dann kam also eine weinerliche Stimme einer Frau oder eines Kindes, die den Papa, die den Ehemann grüßte. Und der fing gottserbärmlich das Fluchen an, weil er gegrüßt wurde. Denn das war ungeschriebenes Gesetz. Wer gegrüßt wurde, musste eine Bordrunde ausgeben. Wenn man also gegrüßt wurde, kostete das viel Geld. Und deswegen fluchte jeder, der einen lieben Gruß von zu Hause kam, wie der Teufel los, weil er sagte, verdammt nochmal, warum muss die blöde Kuh jetzt ausgerechnet mich grüßen? Oh, gemein. Und hat Ihre Mutter Sie gegrüßt oder der Vater oder wer auch immer? Nein, ich habe das rechtzeitig signalisiert, dass ich auf diese Grüße mit Rücksicht auf mein Portemonnaie sehr gut verzichten kann. Und das war's dann an Weihnachten, also ein Punsch und vielleicht noch ein paar Lieder und die Grüße? Das war's an Weihnachten, weil man sich das ja so vorstellen muss, dass der Schichtbetrieb auf See weitergeht. Der nimmt nicht Rücksicht auf Feiertage. Und das heißt, die eine Schicht arbeitet, die andere Schicht schläft. Da kann man also nicht sagen, jetzt ist mal Pause und wir alle zusammen machen jetzt besinnlichen Heiligen Abend. Das ist nicht möglich. Und dann kam natürlich hinzu, dass diese Welt ja von sehr unterschiedlichen Zeitzonen und auch Klimazonen bestimmt ist. Ich habe fast alle Weihnachtsfeste, solange ich zur See fuhr, immer in den Tropen verbracht. Das heißt, es war immer sehr, sehr heiß. Und dort das Gefühl zu entwickeln, dass Weihnachten ist, ist wahnsinnig schwierig. Vom Kalender her wusste man es, aber man hatte keine weihnachtlichen Gefühle. Nur der Punsch, den es sonst das ganze Jahr nicht gab, das war das Besondere und der Krapfen und mehr eigentlich nicht. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz, geh an Bord und fort muss die Reise gehen. Mein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. La Paloma ist bis heute das meistgespielte Lied der Welt. Ursprünglich war es gar kein Seemannslied, sondern ein politischer Song von einem Spanier komponiert. Doch die populäre deutsche Textfassung weckte die Sehnsucht ganzer Generationen nach Freiheit und Abenteuer. Sogar die Nationalsozialisten versuchten La Paloma für sich zu vereinnahmen. Sie definierten den Schlager als germanisches Liedgut und wollten ihn in den Mittelpunkt eines Films über die deutsche Handelsmarine stellen. Helmut Keutner wurde mit der Regie beauftragt und Hans Albers sollte als singender Matrose auftreten. Propagandaminister Goebbels genehmigte trotz geldknapper Kriegszeiten 1,5 Millionen Reichsmark dafür, in der Hoffnung, dass der Film im Kriegswinter 1944 für Ablenkung von den Bombennächten sorgte. Doch das Ergebnis, die große Freiheit Nummer 7, entsprach so gar nicht den Erwartungen der Nazis. Keine Hakenkreuze auf den Schiffen. Die Seeleute keine strammen Helden und die Frauen nicht bieder, sondern voller Lust und Laster. Der Film wurde im Deutschen Reich verboten. Nach Kriegsende feierte er dann trotz moralischer Bedenken der Kirchen große Erfolge und machte Hans Albers mit seinem Lied La Paloma zum Nachkriegsstar. Auf Matrosen, oh hey! Einmal muss es vorbei sein. Nur Erinnerungen an Stunden der Liebe bleiben noch an Land zurück. Die vermeintliche Seefahrtsromantik gehört wohl endgültig der Vergangenheit an, sofern es sie denn je gegeben hat. Nur in den maritimen Vereinen lebt sie noch ein bisschen fort. Etwa bei der Marinekameradschaft in München, die sich der Traditionspflege widmet. Immer freitags beim Bordabend in einem Lokal mit dem Flair einer Hamburger Hafenspelunke. Gegründet wurde der Verein 1890 von ehemaligen Seefahrern der Kaiserlichen Marine, um heimkehrenden Matrosen eine Anlaufstelle zu bieten. Heute gibt es noch 52 Mitglieder. Aktive Seeleute sind keine mehr dabei. Umso schöner lässt es sich in Erinnerungen schwelgen. Es gibt nichts Tolleres. Wie soll ich Ihnen das erklären? Sie stehen abends auf dem Schiff, auf dem Achterschiff. Die Maschine läuft tadellos. Die Sonne geht unter und Sie schauen übers Wasser. Was brauche ich mehr? Schwärmt Hans-Werner Hillesheim, über 80, Typ Seebär, der viele Jahre seines Lebens als Schiffsingenieur auf den Weltmeeren unterwegs war. Die Zufälle des Lebens hatten ihn dorthin geführt. Wir wurden gemustert und dann war eine Zeit lang Ruhe und plötzlich bekam ich einen Stellungsbefehl, 1958. Dann habe ich den gelesen und habe zu meinem Vater gesagt, du wirst diesen Stellungsbefehl nehmen und gehst morgen zum Wehrkreisersatzamt und sagst, es tut ihm leid, aber dein Sohn fährt zur See. Weil Seeleute und Bergleute brauchten nichts zum Bundeswehr, die waren befreit. Sagt meine Mutter zu mir, aber du fährst doch gar nicht zur See. Ich sag, doch morgen. Hab einen Koffer gepackt, bin nach Hamburg gefahren. Hab mich dort gemeldet beim Arbeitsamt. Dann habe ich gesagt, ich brauche ganz schnell ein Schiff. Und jenseits der verklärenden Erinnerung hat man sich in den 60er, 70er Jahren eigentlich schon Gedanken über die Kehrseite der Schifffahrt gemacht, frage ich einen ehemaligen Matrosen. Die Verschmutzung der Weltmeere, Klimawandel und so weiter, waren das Themen, die ihr da diskutiert habt? Also ganz ehrlich gesagt, da hat sich kein Mensch Gedanken darüber gemacht. Die Welt war schön, die Welt war da, die Welt war interessant und die Menschen, die man kennenlernen durfte, waren authentische Menschen. Und was diese Umwälzungen betrifft mit der Welt, so wie jetzt, das war damals noch kein so großes Thema. In dieser langen Nacht wird es gleich präsenter sein. Doch jetzt hören wir erst mal noch, wie mich die Vereinsmitglieder mit einem Shanty verabschiedet haben. An der Nordseeküste, am deutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten an Land. Moin, moin, Schleswig-Holstein! Eigentlich betrete ich Seelenlandschaften, wenn ich ein Buch lese, also ins Innere von Figuren schaue. Aber wenn ich mir meine Seelenlandschaft als wirklichen Ort denke, dann ist sie blau, eisblau, meeresblau und beginnt am südlichen Ende der Welt in Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, im Süden Südamerikas, dort wo Argentinien und Chile zusammenlaufen. Und von diesem Südzipfel der Welt dauert die Fahrt in die Antarktis 2 Tage. Durch den Beagle-Kanal zuerst, dann durch die Drake-Passage, die Stürme des Südpolarmeeres. Man sieht auf dem Expeditionsschiff nur noch schwankende Gestalten, Tüten säumen alle Geländer. Und eines Morgens bin ich erwacht und war nach all den Stürmen in völliger Lautlosigkeit. Ich habe aus dem Fenster geschaut, war mitten im Eis, auf Augenhöhe mit Eisbergen, schneeweiß, grauschwarz, Tinten und Neonblau, Kegel und Eistore, Tafelberge, Eisplattenschollen, die Tausende von Kilometern weit treiben, ohne zu schmelzen, und um uns völlige Ruhe, Windstille, nur die glasglatte, dunkle Fläche des Meeres, in der sich diese Eisgiganten spiegeln. Und vor uns das Meer als Eisbrockenlandschaft, schwarz-graue Kristalle, türkis umrandete Schneewolken, das Packeis fest wie ein Panzer. Und dann schiebt sich das Expeditionsschiff vorwärts durch das Eis, laut knirschend, wenn die Schollen brechen. Die Pinguine liegen schon längst weit hinter uns, Robben nur noch vereinzelt auf Eisschollen. Ein Seeleopard weit unten, ein gefleckter Winzling, der da tollkühn gegen den Schiffsgiganten fauchte, weil der seine Scholle durchbrach. Es war, als fahre man in ein Gemälde, mitten hinein ins Blau, so als trinke man die Farben, als höre man die Stille, als halte man an in der Bewegung, als sehe man, ich muss es so pathetisch sagen, die Unendlichkeit. Ich glaube, ich habe selten, vielleicht nie zuvor, so sehr Natur als Schöpfung erlebt. Also für mich war die Antarktis ein Exerzitium. Die Landschaft ein Andachtsraum, alles zusammen ein ganz großes Glücksgefühl, weil man auf einmal eins war mit der Natur. Erinnert sich die Autorin Cornelia Zetsche. Die Vorstellung eines südlichen Kontinents entstand in den Köpfen antiker griechischer Philosophen und Naturforscher, die der Überzeugung waren, zur nördlichen Hemisphäre Arktos, griechisch für das Sternbild Großer Bär, müsse es ein Äquivalent auf der entgegengesetzten Seite geben. Doch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der unbekannte Kontinent, die Antarktis, von Forschern und Seefahrern erschlossen. 1910 brechen der britische Marineoffizier Robert Falcon Scott und auch der Norweger Roald Amundsen zu einer Expedition in die Antarktis auf. Unter widrigsten Bedingungen kämpfen sie sich durch das unendliche Eis. Wer von ihnen wird als erster den Südpol erreichen? Amundsen schafft den Rekord am 14. Dezember 1911, nach 2600 Kilometern und 99 Tagen zusammen mit 4 Begleitern und 52 Hunden. Er hatte sein Unternehmen bis ins kleinste Detail geplant. Während der gesamten Tour über Land errichtet er Schneehügel, in die er jeweils ein Stück Papier legt. Darauf notiert er die genaue Position des Hügels sowie Richtung und Entfernung zum nächsten Hügel im Norden, um den Weg zurück wiederzufinden. Als Robert Scott 4 Wochen später eintrifft, findet er ein Zelt vor, auf dem die norwegische Flagge weht. Der Wettlauf zum Pol ist also verloren. Doch es endet noch viel tragischer. Auf dem Rückweg kommen Scott und seine Mannschaft ums Leben. Ein Suchtrupp findet die erfrorenen Körper in Zelten. Roald Amundsen dagegen kehrt Ende 1912 wohlbehalten in sein Basislager zurück. Sogar 11 Hunde haben überlebt. Wirklich glücklich macht ihn sein Erfolg allerdings nicht. Statt als erster den Südpol zu erreichen, hätte er eigentlich lieber den Nordpol erobert. In seinen Aufzeichnungen schreibt er: Der Nordpol selbst hatte es mir von Kindesbeinen an angetan, und nun befand ich mich am Südpol. Kann man sich etwas Entgegengesetzteres denken? Auch der britische Polarforscher Ernest Shackleton startet 1914 im Auftrag des britischen Empires eine Expedition in die Antarktis. Doch sein Schiff, die Endurance, wird vom Packeis eingeschlossen, bricht auseinander und sinkt. Monatelang treibt die Besatzung auf einer Eisscholle, halb verhungert und erfroren. Schließlich gelingt es Shackleton, auf einem winzigen Beiboot loszusegeln und Hilfe zu holen. Tatsächlich werden er und seine Crew wie durch ein Wunder gerettet. Shackleton hatte übrigens einige Jahre zuvor ebenfalls versucht, den Nordpol zu erreichen, doch 180 Kilometer vor dem Ziel war er wegen schwindender Kräfte umgekehrt. Besser ein lebender Esel als ein toter Löwe, begründete er seine Entscheidung. Eine alte arktische Sage lautet: Nachdem der Schöpfer die Erde erschaffen hatte, ging er an die Ausschmückung. Er begann damit gleich in der Mitte, am Äquator. Und dann ging er langsam nach Süden und nach Norden, in Richtung der Pole. Der Schöpfer war guter Laune und pinselte drauf los, gab der Vegetation, den Tieren und Vögeln verschwenderisch starke Farben. Nach und nach leerte sich seine Palette. Und als er zum Polarzirkel kam, waren die Farben erschöpft. Da befand sich der Herrgott in einer Klemme. Er meinte es gut mit den Menschen und wollte auch die Bewohner der Polarregionen nicht enttäuschen. Da kam ihm eine Idee. Es werde Licht, rief Gott und schuf das Licht in seinem ganzen Glanz und seiner ganzen Intensität. Von den Polen breitete es sich strahlenförmig über die Erde aus, verlor auf dem Weg aber nach und nach seine Stärke. Nur das Polarland verfügte fortan über die zwei himmlischen Gaben, die beiden göttlichen Lichtquellen, die allen anderen Völkern der Erde vorenthalten sind: die Mitternachtssonne im Sommer und das Polarlicht im Winter. Trotz der wundersamen Lichtspiele gehören Arktis und Antarktis zu den lebensfeindlichsten Regionen der Erde. Doch Entdecker wie Scott, Shackleton und Amundsen zog diese Polarwelt magisch an. Amundsen träumte schon als Jugendlicher davon, Polarforscher zu werden. Nach einem 2-jährigen Intermezzo als Medizinstudent war er als Matrose auf einem Robbenfangboot zum ersten Mal in den arktischen Gewässern unterwegs. Den Nordpol hat er zwar nie erreicht, Doch 1906 war es ihm gelungen, als erster Mensch die Nordwestpassage zwischen Grönland und dem nördlichen Kanada vollständig zu durchfahren. Er macht dabei wichtige Aufzeichnungen zum Erdmagnetismus und der genauen Lage des magnetischen Nordpols, sowie völkerkundliche Studien zu Sprache, Kultur und Überlebensstrategien der arktischen Ureinwohner. Die Nordwestpassage bot die Möglichkeit, den endlos weiten, gefahrvollen Weg von Europa nach Asien, rund um Afrika und quer durch den Indischen Ozean um 8000 Kilometer zu verkürzen. Über Jahrhunderte war es der Traum aller Seefahrernationen gewesen, so einen Schiffsweg durch das Eis der Arktis zu finden. Doch alle Versuche waren gescheitert und hatten viele Menschen das Leben gekostet. Im Zweiten Weltkrieg wird die Arktis dann zum wichtigen Standort deutscher und alliierter Wetterstationen. Während des Kalten Krieges war die Arktis ebenfalls von großer strategischer Bedeutung. 1958 erreichte das US-amerikanische Atom-U-Boot Nautilus den geografischen Nordpol, womit die USA ihre militärische Machtposition gegenüber der damaligen Sowjetunion demonstrierten. Das erste U-Boot der Welt war übrigens nur 2,5 Meter lang und wurde im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ab 1776 eingesetzt. Doch die Idee, in einer Art Kapsel wie ein Fisch im Meer zu schwimmen, ist uralt, so Gerrit Menzel vom Maritimen Museum in Hamburg. Also es gibt natürlich schon früh die Idee, auch unter Wasser zu fahren. Selbst Galileo hat ja schon ein U-Boot gezeichnet, das aber sicherlich so nicht gebaut wurde. Interessant ist, dass die Engländer gegen die Deutschen keinen U-Boot-Krieg geführt haben. Sie mussten es nicht, weil sie auf See alles beherrschten. Es gab mit Ausbruch des Krieges keinen deutschen Überseehandel mehr, den man hätte stören können, also brauchte man keinen U-Boot-Krieg. Deswegen war der U-Boot-Krieg in beiden Weltkriegen eigentlich eine Spezialität der Deutschen, weil die immer die waren, die zur See eigentlich komplett unterlegen waren. Deshalb haben die Südstaaten auch im Bürgerkrieg der Amerikaner es mit einem U-Boot versucht, weil sie eben über Wasser eigentlich gar nicht mithalten konnten. Man greift dann immer zur Geheimwaffe. Und die Techniken, einen Krieg so zu führen gegen einen überlebenden Gegner, den haben die Franzosen erfunden, als sie endgültig gemerkt hatten, dass sie gegen England nicht ankommen zur See. Und die deutsche Marine, die kaiserliche Marine, hat das zum ersten Mal in die Tat umgesetzt. Das erste richtige U-Boot, das langfristig tauchen konnte, das war der Typ 21, der deutschen Kriegsmarine, der aber nicht mehr zum Kriegseinsatz kam, beziehungsweise nur gegen Ende des Krieges in ganz minorer Form. Aber da war eigentlich der Typus entwickelt, auf dem dann das Weitere basiert, was wir heute eben auch wirklich als U-Boote kennen. Eine Seefahrt ist die Suche nach Gefahr und Männlichkeit, schrieb Joseph Conrad, der lange Jahre selbst Kapitän war, in seinem berühmten Roman Herz der Finsternis. In der Tat waren über die Jahrhunderte fast ausschließlich Männer auf hoher See unterwegs. Frauen durften gar nicht an Bord eines Schiffes. Sie brächten Unglück, so der Aberglaube. Ihre Anwesenheit würde die Götter erzürnen und heftige Stürme und mannshohe Wellen auslösen. Ein paar mutige Frauen ließen sich dennoch nicht beirren und gingen im 17. und 18. Jahrhundert, als Männer verkleidet, mit auf die Reise, meist aus Liebe zu einem Mitglied der Crew. Es gab übrigens auch Frauen, die navigieren konnten, doch in Seefahrerkreisen wurden diese gestandenen Weibsbilder meist nicht erwähnt. Der Mann mit den 4 goldenen Streifen an Bord dagegen wird umschwärmt und verehrt. Ihn umgibt eine Aura von Abenteuer und Romantik. Im 19. Jahrhundert nahmen manche Kapitäne dann ihre Ehefrauen ganz offiziell mit auf große Fahrt, als schmückendes Beiwerk und um eine Art Familienleben aufrechtzuerhalten. Inzwischen können auch Frauen das Kommando an Bord übernehmen. Das Berufsbild Kapitän wandelt sich jedoch nur langsam. 1438 Kapitäne in Deutschland fahren heute zur See. 10 von ihnen sind weiblich. Immerhin, wenn man bedenkt, dass der Beruf für Frauen bis 1955 sogar verboten war. Weltweit ist gerade mal jede 50. Stelle an Bord eines Schiffes mit einer Frau besetzt. Um das zu ändern, hat die Weltschifffahrtsorganisation IMO 2022 den Internationalen Tag der Frauen in der Schifffahrt ausgerufen. In Dänemark gibt es das Netzwerk Women in Shipping und auch das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut versucht, den männlichen Blickwinkel auf die Seefahrtsgeschichte aufzubrechen, indem es vor allem die wissenschaftliche Arbeit von Polarforscherinnen publik macht. Dass die Frau auf hoher See inzwischen bei den Reedereien ins Blickfeld rückt, hängt sicher auch damit zusammen, dass die Branche Nachwuchsprobleme hat. Maritime Fachkräfte zu finden, wird immer schwieriger. Junge Frauen sind somit eine potenzielle Zielgruppe, um neue Arbeitskräfte zu gewinnen. Der Aberglaube der Seeleute richtete sich übrigens nicht nur gegen Frauen an Bord. Von jeher galt ihnen das unberechenbare Meer als Wohnstätte böser Geister. Schon die Wikinger hielten sich auf ihren Seereisen die Götter mit Opfergaben gewogen. Sie bestrichen die Decks mit dem Blut von Gefangenen. Auch heute sei der Aberglaube nicht aus der Welt, so die Autorin Tatjana Pokorny. Pfeifen an Bord ist verpönt, weil es Stürme heraufbeschwört. Das Schneiden von Haaren und Nägeln oder das Umrühren von Tee und Kaffee mit Messer oder Gabel sollen ebenso Unglück bringen wie die Umbenennung von Booten. Letzteres könne man jedoch abwenden, sagt mancher Abergläubige, wenn man den ersten Namen des Bootes auf einen Zettel schreibt, diesen in ein Holzkästchen legt und das Ganze verbrennt. Alternative Vorschläge kursieren auf Seglerblogs. Man muss den alten Mast fürs neue Glück verbrennen. Und man muss den alten Namen in jedem Fall abkratzen. Einfaches Übermalen reicht nicht. Und ganz wichtig, einmal neu benannt, darf der frühere Name des Bootes, man ahnt es, nie wieder erwähnt werden. Es gibt natürlich auch Rituale, mit denen Segler ihr Glück beschwören. Unter Hochseeseglern gelten die majestätischen Albatrosse als heilige Vögel. In ihnen sollen die Seelen verstorbener Seeleute weiterleben. Es soll Glück bringen, wenn Albatrosse ein Boot überfliegen. Als schlechtes Omen gilt es dagegen, eine Seereise an einem Freitag zu beginnen. Dieser Aberglaube wird mit der Kreuzigung Jesu an einem Freitag in Zusammenhang gebracht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verwittern. Keine Angst, Rosmarie. Dichter aller Zeiten haben versucht, die Faszination für die Urgewalt des Meeres in Worte zu fassen. Für Thomas Mann zum Beispiel war das Meer ein Ort der Sehnsucht, der Tiefe, aber auch der bedrohlichen Untiefen. Ein Ort der Befreiung von den bürgerlichen, politischen und erotischen Zwängen seines Lebens. Das Meer ist auch der stille Held all seiner Bücher. Sein Rhythmus, seine musikalische Transzendenz ist auf irgendeine Weise überall in meinen Büchern gegenwärtig, sagte er, selbst dann, wenn nicht ausdrücklich davon die Rede ist. Das Ostseebad Travemünde war das Paradies seiner Kindheit. Jedes Jahr verbrachte er hier die Sommerferien und erinnerte sich noch als gefeierter Weltmann daran. An diesem Ort in Travemünde, dem Ferienparadies, wo ich die unzweifelhaft glücklichsten Tage meines Lebens verbracht habe, Tage und Wochen, deren tiefe Befriedigung und Wunschlosigkeit durch nichts Späteres in meinem Leben, das ich doch heute nicht mehr arm nennen kann, zu übertreffen und in Vergessenheit zu bringen war. Der Autor und Literaturkritiker Volker Weidermann hat einen biografischen Roman über Thomas Mann und seine Liebe zum Meer geschrieben. Erleben wir, wie er seiner kleinen Tochter Elisabeth zum ersten Mal das Meer zeigt. Es liest Hans Zischler. Ein bisschen Angst hatte sie schon. Sie wusste ja, dass es ein großer Moment war. Vor allem für ihn, für Herr Papale, wie sie ihren Vater nennt. Sie wusste ja so gut, wie sehr er das Meer liebte. Immer wieder hatte er ihr davon erzählt, von diesem großen Blau, der Weite, seinen Ferien in Travemünde, als er klein und glücklich war. Und jetzt war endlich der Moment, in dem er es ihr wirklich zeigen konnte. Sein Meer, die Ostsee. Elisabeth zittert. Es ist früher Abend, schon ein wenig kühl. Sie zittert aber vor allem vor Freude, Erregung und ein wenig auch aus Angst, dass sie sich nicht begeistert genug zeigen könnte. Dass sie es nicht ganz so gewaltig, so überwältigend, so großartig wird finden können wie er, an dessen Hand sie geht. Elisabeth Mann ist 6 Jahre alt. Sie trägt ein dunkles Badekleid, eine Bobfrisur. An der anderen Hand des Vaters geht ihr kleiner Bruder Michael. Den bemerkt der Vater aber kaum. Er ist hier am Strand von Kloster auf Hiddensee, um seinem Lieblingsmädchen sein Meer zu zeigen. Auch er ist ein wenig aufgeregt. Dabei weiß er, dass seine Tochter ihn nicht enttäuschen wird. Sie hat ihn nie enttäuscht. Wann immer er ihr voller Andacht seine Heiligtümer gezeigt hatte, die alte Uhr, die spanischen Bilder, die Bücher im Bücherzimmer, war seine Andacht auch die ihre gewesen. Still und staunend ließ sie sich seine Welt zeigen, so wurde es auch ihre. Außerdem war das Wasser ohnehin ihr Element. Das hatte er in seiner Hymne, die er bald nach ihrer Geburt auf sie gedichtet hatte, der Welt schon mitgeteilt. Denn das Wasser, das deinem kleinen Leibe dient und schmeichelt und dem du sorglos vertraust, es ist dein Element. Trotzdem, zur Sicherheit, hat er ihr auch noch die Geschichte einer frühen Enttäuschung erzählt. Das war, als er selbst noch ganz klein war und das Meer schon liebte wie sonst nichts auf der Welt. Er war wie jeden Sommer mit der ganzen Familie, naja, fast der ganzen, der Vater kam an den Wochenenden, hinauf an den Strand von Travemünde gefahren. Und mit dem ganzen Besitzerstolz des seit Jahren hierher kommenden Knaben hatte er seinem Kindermädchen, das aus Sachsen stammte und nie zuvor die See gesehen hatte, sein Meer präsentiert. Und die stand da auf breiten Beinen und sagte nur, es ist hübsch, aber ich hätte mir's hübscher gedacht. Hübscher? Wie bitteschön lässt der perfekte Ort der Welt sich hübscher denken? Es war ein Schrecken und eine Beleidigung und eine Frechheit. Und also nur um ganz sicher zu gehen, dass ihm so etwas nicht ausgerechnet mit seinem Lieblingsmädchen noch einmal geschehen würde, hatte er Elisabeth vorher von dieser frühen Enttäuschung erzählt. Sie wusste also, wie sie zu staunen hatte. Und sie begann, das Meer zu lieben. Elisabeth Mann-Borgese wurde später eine bedeutende Meeresbiologin. Der Schutz der Ozeane war für sie nicht nur Beruf, sondern Berufung. Das Meer. Seit Jahrhunderten ist es eine Projektionsfläche für unsere Sehnsüchte, Hoffnungen und Ängste. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Schon Goethe beschrieb es. Bildende Künstler haben es gemalt. Schiffe auf stürmischer See, Windjammer, die sich um Kap Horn herum kämpften, oder Porträts von Kapitänen waren beliebte Themen der sogenannten Marinemalerei. William Turner, Caspar David Friedrich und andere Maler der Romantik sind untrennbar mit ihr verbunden. Bereits Ende des 17. Jahrhunderts hatte sie mit den beiden holländischen Barockmalern Vater und Sohn van der Velde eine erste Blütezeit erlebt. Unter Kaiser Wilhelm II. Wurde die Marinemalerei dann Ende des 19. Jahrhunderts politisch instrumentalisiert. Der Monarch sah Deutschlands Zukunft auf dem Meer. Er rüstete die Reichsflotte auf und bezahlte Maler, um die Pracht ins Bild zu setzen. Diese Gemälde wurden dann in großer Stückzahl reproduziert, um sie selbst für den kleinen Mann erschwinglich zu machen und ihn von der Notwendigkeit einer starken Flotte zu überzeugen. Mit dem Ende des Kaiserreichs und erst recht nach den beiden Weltkriegen geriet die Marinemalerei in Deutschland jedoch allmählich in Vergessenheit. Zum einen fehlte die Kaufkraft, zum anderen hatte sich die Fotografie inzwischen zu einem ernsthaften Konkurrenten der Malerei entwickelt. Auch heute, oder vielleicht gerade heute, im Zeitalter der Smartphone-Fotografie mit ihrer Bilderflut in den sozialen Medien, hat die Kunstformfotografie ihre Magie nicht verloren. Das zeigen zum Beispiel die Ausstellungen des Autors und Fotografen Moritz Hohlfelder. Seit Kindertagen ist er vom Meer fasziniert, von dessen Schönheit, aber auch Schrecken. Beides versucht er in seinen Bildern einzufangen. Also für mich atmet ein Meer, also diese Wellenrhythmen, das ist wie Einatmen und Ausatmen, also das menschliche Ein- und Ausatmen. Und man lernt viel über die Natur, wenn man das Meer lange beobachtet, um es zu fotografieren. Das hat auch viel natürlich mit Licht zu tun, mit Luft zu tun, wie verändert sich was. Also es ist eine fantastische Wahrnehmungsschulung. Und zum anderen interessiert mich schon eben auch diese Balance zu finden zwischen einer Naturverklärung und manche Bilder von mir sind schon auch verklärend oder idyllischer und diesem Bewusstsein, dass das Meer gefährlich ist. Also mit allem, was da mitschwingt heutzutage. Die Menschen, die aus ihren Ländern flüchten und das Meer überqueren müssen und darauf sterben. Der Klimawandel mit zunehmenden Fluten, mit steigenden Meeresspiegeln und so weiter. Also das ist da nicht ausgenommen. Das, finde ich, wäre jetzt zu platt, das jetzt eins zu eins in meinen Fotos zu dokumentieren. Aber ich versuche schon, sie so zu machen, dass diese ganzen Themen mitschwingen. Das andalusische Hafenstädtchen Tarifa bildet den südlichsten Punkt des europäischen Festlands. Nur 14 Kilometer trennen Tarifa von Marokko und dem afrikanischen Kontinent. Nirgendwo anders sind sich Europa und Afrika so nah. Zwischen den Kontinenten liegt die Straße von Gibraltar, eine Meeresenge, in der sich Mittelmeer und Atlantik treffen. Durch dieses Aufeinandertreffen ist ein außergewöhnliches Ökosystem entstanden, das Meeressäugern besonders viel Nahrung bietet. Deshalb wimmelt es hier von Walen und Delfinen. Leider sind aber auch riesige Frachter unterwegs. Rund 300 pro Tag. Die Straße von Gibraltar ist eine der am stärksten befahrenen Routen weltweit. In Tarifa gibt es eine Walforschungsstation, in der sich ein Team von Wissenschaftlern und freiwilligen Helfern den Giganten der Meere widmet. Auf die Beine gestellt hat dieses Projekt vor 30 Jahren Katharina Heyer, eine ehemalige Schweizer Modedesignerin. Sie kam damals eher zufällig nach Tarifa und blieb. 81 Jahre ist sie inzwischen, aber immer noch voll im Einsatz auf hoher See. Ich hatte Gelegenheit, mit ihr zu telefonieren und mehr über ihre Arbeit zu erfahren. Wir haben auf unserer Forschungsstation zwei Ziele eigentlich. Innerhalb der Stiftung wollen wir einerseits Informationen verbreiten an Laien, so wie ich eben auch eine Laien war, und zwar über die Wale, Delfine, über die Gefahren, aber auch über die Schönheit und über die Anzahl Tiere, die wir da draußen haben. Also dafür mussten wir sie ja zuerst mal erforschen, aber gleichzeitig wollen wir auch Informationen den Menschen weitergeben. Wir organisieren Wal- und Delfinbeobachtungskurse, auch für Familien mit Kindern. Uns liegen ja gerade die Kinder am Herzen, das sind die künftigen Walschützer. Und für sie organisieren wir wochenweise Wal- und Delfinbeobachtungskurse. Man kann also eine Woche da in Tarifa verbringen und bei uns leben und zweimal pro Tag mit uns und unseren Biologen rausfahren und die Wal- und Delfine beobachten. Das ist ja so eine Geschichte mit dem Waltourismus, der expandiert ja weltweit. Fühlen die Tiere sich nicht durch so eine Walbeobachtung, durch diese Whale-Watching-Touren gestört oder gar belästigt, also zum Beispiel der Lärm der Boote, das dichte Heranfahren? Es gibt ja auch bereits Untersuchungen, die zeigen, dass das Gehör der Wale durch massive Lärmbelästigung leidet, dass ihre akustische Kommunikation gestört ist, ihre Fähigkeit zur Echolotung von Beute und so weiter. Es ist natürlich klar, eigentlich ist jedes Boot ein Boot zu viel, was da hinausfährt. Ich denke aber, wenn wir gleichzeitig den Menschen etwas zeigen, denn wir haben in der Stiftung das Motto, nur was wir Menschen kennen, können wir schätzen und lieben und sind wir dann auch bereit zu schützen. Das heißt, wenn wir es benutzen, die Menschen zu sensibilisieren und nicht nur so eine Spritzfahrt, wie Sie das gerade gesagt haben, vielleicht noch mit einem Bier in der Hand, dann das denke ich auch nicht, dass das stimmt. Und vor allem ganz, ganz wichtig, und darauf achten wir selbstverständlich, es muss respektvoll gefahren werden. Wir dürfen nicht in die Familien hineinfahren. Wir gehen höchstens an 50 Meter Distanz ran. Heute kann ich aber sagen, dass die Tiere sehr oft selber ans Boot kommen und uns dann natürlich beglücken, indem sie uns begleiten am Boot. Gerade die großen Tümmler machen das häufig. Wale und insbesondere Delfine haben ja ein wunderbares Image als sehr soziale Wesen, als Heilsbotschafter der Natur gewissermaßen. Sind denn Delfine sozusagen wirklich die besseren Menschen? Es sind einfach sehr weise Tiere, weise Wesen. Und es ist, als ob sie ahnen, was wir bräuchten. Sie sprühen aber auch eine Lebensfreude aus. Also wenn ich jetzt so vor mir die Tümmler sehe, wie sie da am Boot springen. Gerade gestern war ich draußen und da ist einer auf die Höhe meiner Aussichtsplattform gesprungen. Ein riesiges 4 Meter lange Delfin. Also unglaubliche Sprünge machen sie. Also sie vermitteln uns halt einfach eine Freude, eine Lebensfreude. Und das denke ich immer, oder ich spüre das auch, das öffnet bei den Menschen die Herzen. Und wenn sie noch ängstlich aufs Boot gekommen sind, in 4-5er-Grüppchen und untereinander kaum gesprochen haben, dann gehen sie vom Boot eine große glückliche Familie, weil sie einfach diese Freude da draußen bei den Tieren erlebt haben. Was hat sie denn eigentlich selbst veranlasst, ihr früheres Leben in der Schweiz gänzlich aufzugeben und sich der Walbeobachtung zu widmen? Ich war irgendwie reif in meinem Leben mal vielleicht noch für etwas anderes, etwas mit ja, mehr Sinn. Und als ich die Wale und Delfine dort unten entdeckt habe, habe ich nicht so wirklich gewusst, was da unten mich erwartet. Aber ich wusste einfach, dass man dort, gerade in Spanien, unbedingt sensibilisieren musste, denn zu jedem Zeitpunkt gab es 6 Delfinarien und sie waren am Bauen von 3 neuen. Und das hat mich ziemlich entsetzt, denn ich finde, man sollte heute keine Delfine mehr fangen und sie einsperren. Und das hat man da immer noch gemacht und macht es eigentlich heute noch. Und so war es mir dann ein Anliegen, unbedingt auch in spanische Schulen zu gehen und dort die Kinder zu sensibilisieren für die Wale und Delfine, die ja gerade dort direkt vor ihren Türen leben. Und das machen wir auch im Winter. Wir erreichen jeden Winter zwischen 3.000 und 4.000 Kinder in spanischen Schulen. Und die kommen dann jeweils im Frühjahr auch mit hinaus. Und ich denke, so kann man doch etwas dazu beitragen, dass die Menschen einfach beginnen, etwas sorgfältiger mit den Meeren umzugehen, mit den Ozeanen und somit eben dann auch mit den Tieren, die da drin leben. Dem Meer verschrieben hat sich auch eine junge Niederländerin, Laura Dekker. 2012 wurde sie als jüngste Weltumseglerin aller Zeiten gefeiert. 519 Tage war sie damals alleine auf hoher See unterwegs, mit gerade mal 14 Jahren. Holländische Richter hatten die umstrittene Tour nach langem Hin und Her mit der Auflage genehmigt, dass Laura an Bord auch für die Schule büffelte. Mittlerweile ist sie 29 und hat sich einen weiteren Traum erfüllt. Ein eigenes Schiff, auf dem sie mit Jugendlichen über den Atlantik segelt, mit dem Ziel, sie stark fürs Leben zu machen, ihnen Verantwortung, Teamwork und Selbstvertrauen beizubringen. Inzwischen immer mit dabei, ihr Partner und ihre beiden kleinen Kinder. Eine ähnlich fantastische Variante gibt es auch hierzulande für segelbegeisterte Schülerinnen und Schüler. Klassenzimmer unter Segeln. Jedes Jahr können 34 Zehnt- und Elftklässler aus ganz Deutschland an dem Projekt teilnehmen und 6 Monate auf dem Segelschiff Thor Heyerdahl verbringen. Von Kiel aus schippern sie über den Atlantik in die Karibik und wieder zurück nach Kiel. In München habe ich Lilly und August getroffen, die beim letzten Turn mit dabei waren. Inzwischen seid ihr ja wieder an Land, habt sozusagen wieder festen Boden unter den Füßen. Habt ihr euch denn hier wieder eingewöhnt nach diesen 6 Monaten auf hoher See? Also obwohl wir erst kurz wieder da sind, ist es mir eigentlich ziemlich leicht gefallen, glaube ich. Ich habe meine Freunde jetzt alle wieder gesehen und bisher fühlt sich gut an, ja. Ich würde auch sagen, dass ich eigentlich wieder relativ gut angekommen bin, auch wenn der Alltag hier doch sehr anders ist wie auf See. Also. Und wie war es denn auf hoher See? Wie war der Alltag? Voll. Wir hatten wirklich immer was zu tun. Also man kann natürlich das so einteilen, dass wir in Gruppen A und B wurden wir SchülerInnen eingeteilt. Und eine Gruppe hatte jeweils immer Unterricht und die andere hatte dann Wache und Wachschaft. Das heißt, 3 Stunden morgens und 3 Stunden abends. 4 Leute aus jeder Wache, 1 Person, kochen für die gesamte Besatzung. Und das jeden Tag im Wechsel, hast du halt immer was zu tun. Und mit 50 Leuten hast du dann auch jeden Abend irgendwas gespielt oder irgendwas Sonnenuntergang angeschaut, zusammen gesungen, irgendwas gemacht. Man hatte immer irgendwie gute Gespräche. Ja, also die Gemeinschaft war auf jeden Fall sehr besonders an Bord. Wie groß war denn das Schiff? Also es ist 50 Meter lang und 6 Meter breit vielleicht. Und das heißt, es ist schon sehr eng. Das mit dem Schaukeln war auch ein großes Problem in manchen Etappen, wenn es dann stärker wurde. Aber sonst, man gewöhnt sich da schnell dran. Und was habt ihr konkret gesehen? Also es gab ja Landgänge offensichtlich auch. Genau, also der Plan war, dass wir erstmal nach Teneriffa segeln. Wir hatten da aber ziemlich starken Wind von vorne. Und deswegen hat das nicht so gut funktioniert, da einfach durchzusegeln. Und wir hatten ziemlich viele Landaufenthalte dann. Von Teneriffa aus sind wir dann über den Atlantik gesegelt nach Dominica. Dort hatten wir dann einen längeren Landaufenthalt. Von Dominica sind wir zu den San Blas-Inseln. Da haben wir auch Silvester gefeiert. Und dann waren wir, ich glaube, 2 Wochen in Panama. Und danach nochmal 2 Wochen auf Kuba. Und von Kuba aus sind wir dann zu den Bermudas und dann ging es zurück nach Kiel. Und ihr habt ja sicher auch was gelernt über Navigation zum Beispiel, wie man eben schon auch in frühen Zeiten über die Weltmeere gesegelt ist und so weiter. Was habt ihr da gelernt? Wir haben von unserem Kapitän Detlef gelernt, mit den Sternen zu navigieren. Da konnte man ein Wahlfach nehmen, was bei uns jeder genommen hat. Und wir durften das dann auch direkt anwenden in Schiffsübergaben, die wir hatten. Sonst noch was Spezielles, auch über die großen Eroberer vielleicht, über die Probleme der Schifffahrt heute, der Meere heute? Das war natürlich immer eine Konstante auf unserer gesamten Reise. Jeder, der mitgefahren ist, musste ein Referat vorbereiten. Und da wurden Themen genommen, die aktuell als auch so historisch sind. Was zum Beispiel mich am meisten bewegt hat, war halt, dass du dauerhaft gesehen hast, wie schön eigentlich die Meere sind. Und dann sieht man gleichzeitig die ganzen Probleme direkt vor Augen. Dann sieht man auf den San Blas-Inseln, wie Inseln versinken. Und das ist natürlich, wenn man das liest, schon traurig. Aber wenn man das wirklich direkt sieht, ändert sich halt dein gesamtes Denken. Und das hat mich langzeitig geprägt, glaube ich. Zum Beispiel auch auf den San Blas-Inseln waren wir im Riff schnorcheln. Und das war halt wunderschön. Aber gleichzeitig gab es dann auch da schon Stellen, wo die Korallen abgestorben waren. Und wir haben da auch ein sehr spannendes Referat über das Sterben der Korallen gehört. Und wir haben uns auch mit Einheimischen unterhalten, die sagen, dass ihre Inseln wirklich versinken, dass Jahr für Jahr die Insel kleiner wird. Was mich jetzt auch im Nachhinein nochmal bewegt hat, ist, dass jetzt vor kurzem in der Tagesschau eine Meldung war, genau über die Bewohner der San Blas-Inseln, dass die jetzt umgesiedelt werden. Und das war natürlich krass zu sehen, dass man vor wenigen Monaten noch selber dort war und diese Menschen jetzt ihr Zuhause verlassen mussten. Klassenzimmer unter Segeln ist ein Projekt der Universität Erlangen-Nürnberg. Es wird einem Schulbesuch im Ausland gleichgestellt. Die Teilnahme ist nicht billig, 3.400 € pro Monat. Doch Eltern, die es nicht zahlen können, erhalten Geld von einem Förderverein. Schiffe und Boote reflektieren eindrucksvoll das technische Wissen ihrer Zeit. Vom Segeln mit dem Wind bis zum Einsatz der Dampfkraft als Antrieb, über die Verwendung von Eisen im Schiffsbau bis zur Erfindung der Schiffsschraube. Alles bahnbrechende Entwicklungen, die zeigen, wie sehr die Seefahrt sich verändert hat. Eine Art Revolution gab es auch in den 1950er Jahren. Da gelang einem britischen Ingenieur die Konstruktion des sogenannten Hovercrafts, einem Luftkissenboot, das wie ein geölter Blitz übers Wasser düste. Die Idee dahinter war im Grunde simpel. Das Boot war von einer Art Gummischürze umgeben, in die mit Hilfe von Propellern Luft geblasen wurde, sodass ein prall gefülltes Luftkissen entstand, das mehrere Zentimeter über dem Boden schwebte und dann von Flugzeugmotoren vorangetrieben wurde. Bereits 10 Jahre später stellte der Erfinder der staunenden Öffentlichkeit ein Riesenexemplar dieser neuen Gattung vor. Es wog 177 Tonnen und konnte 30 Autos und 254 Passagiere befördern. Es war der Beginn des Linienverkehrs über den Ärmelkanal. In einer Rekordzeit von 30 Minuten gelangte man nun von Calais nach Dover. Luftkissenboote galten fortan als die Fahrzeuge der Zukunft. Doch mit den Jahren traten immer mehr technische Probleme auf. Die riesigen Gummischürzen, die die Luft unter dem Schiff hielten, nutzten sich schnell ab. Die Motoren verursachten einen Höllenlärm und verbrauchten auch zu viel Treibstoff. 2017 war die Ära der Hovercrafts auf dem Ärmelkanal zu Ende. Nur zwischen Portsmouth an der Südküste Englands und der Isle of Wight verkehrt noch eines. Fans gibt es allerdings noch genug. In Deutschland und anderswo düsen sie mit kleinen Luftkissenbooten auf Seen und Flüssen. Und vor allem Kinder haben offenbar viel Spaß mit Mini-Hovercrafts. Die Versorgung der modernen Welt wäre ohne Schiffsverkehr nicht denkbar. 90% aller Waren weltweit werden heute mit Containerschiffen transportiert. Mit Riesentötten bis zu 400 Meter lang und um die 60 Meter breit, mehrheitlich in Asien gebaut. Die Einführung der Container, stapelbarer Metallkisten Mitte der 1960er Jahre, war die größte Umwälzung in der Umschlagtechnik. Sie brachte dem Seehandel erhebliche Einsparungen. 10-mal so viel Ladung kann seitdem mit einem Bruchteil an Arbeitskraft abgefertigt werden. Und auch die Liegezeiten in den Häfen haben sich weiter reduziert. Hatten die ersten Containerschiffe noch eine Ladekapazität von 600 bis 900 Containern, stapeln sie heutzutage um die 24.000 Behälter an Bord. Ein typisches großes Containerschiff wiegt voll beladen ungefähr so viel wie die New Yorker Brooklyn Bridge, die Freiheitsstatue und das Empire State Building zusammen. Unfassbare 400.000 Tonnen bewegen sich schwimmend um den Globus. Eine Hightech-Welt ist da entstanden, die auch die Häfen dieser Welt immer weiter verändert. Denn die großen Containerschiffe haben einen enormen Tiefgang und benötigen damit immer tiefere und breitere Hafenbecken. Zudem auch größere Lagerflächen und neue Kaianlagen. Mit der verklärenden Hafenromantik von einst haben die Containerterminals von heute nun wirklich nichts mehr zu tun. Bestes Beispiel Rotterdam, der modernste Hafen Europas. Mehr als 100.000 Schiffe kreuzen über die Ozeane, eine Art Lebensader zwischen den Kontinenten. Doch Umwelt und Meere leiden darunter. Die meisten Containerschiffe fahren ja nach wie vor mit umweltschädlichem Schweröl. Auch der Kreuzfahrttourismus boomt immer weiter. An die 32 Millionen Touristen schipperten im vergangenen Jahr über die Weltmeere. Vergnügen auf Kosten der Umwelt. Weltweit verursachen Schiffe 15% der Luftverschmutzung und etwa 1 Milliarde Tonnen Kohlendioxidemissionen. Reedereien beteuern, dass sie sich um Nachhaltigkeit bemühen, doch außer Absichtserklärungen hat sich noch nicht allzu viel getan. Die meisten Schiffe verbrennen immer noch fossile Energieträger. Immerhin hat sich die UN-Schifffahrtsorganisation inzwischen auf strengere Vorgaben verständigt. Demnach sollen die Weltmeere bis etwa 2050 klimaneutral befahren werden. Forscher haben längst alternative Konzepte für eine emissionsarme Schifffahrt entwickelt. Vom Flüssiggasantrieb über den Einsatz spezieller Segel und Rotoren bis hin zu einer reibungsarmen künstlichen Haifischhaut, die den Schiffsrumpf umgibt, um den Algen- und Muschelbewuchs dort zu reduzieren. Schiffe können dadurch leichter, sprich mit weniger Antrieb, durchs Wasser gleiten. Auch speicherfähiger Windstrom gilt als ein Treibstoff der Zukunft. Ebenso wird am Einsatz von Wasserstoff, Methanol und Ammoniak geforscht. Einige Reedereien nutzen Methanol bereits. Das wachsende Klimabewusstsein hat die Forschungen der letzten 10 Jahre in Gang gesetzt. Doch die Zeit drängt. Schiffe mit emissionsfreiem Antrieb müssen nach Ansicht von Sachverständigen spätestens ab 2030 unterwegs sein, soll das Ziel einer emissionsfreien Schifffahrt langfristig erreicht werden. Laut einer Studie des Global Maritime Forums muss die Schiffsbranche allein für eine Halbierung ihrer Emissionen bis 2050 etwa 1,4 Billionen US-Dollar investieren. Die internationale Meeresschifffahrt ist jedoch ein Industriesektor, dessen hohe Investitionen, etwa in den Neubau eines Schiffes, sich erst über viele Jahre hinweg auszahlen. An die 200 Millionen Euro kostet heute der Bau eines großen Containerschiffes. Fast noch preiswert im Vergleich zu den Kreuzfahrtriesen. Beim aktuell größten und luxuriösesten betrug die Summe angeblich 1 Milliarde Euro. Schiffseigner und Investoren haben somit ein starkes Interesse daran, dass ihre Flotte möglichst lange im Einsatz bleibt, um die entsprechenden Gewinne einzufahren. Vielleicht könnten Steuererleichterungen und ähnliche Anreize à la Longue für mehr Investitionen in nachhaltige Schiffstechnik sorgen. Dubai ist die neue Drehscheibe für den Kreuzfahrttourismus. Das Emirat am Persischen Golf investiert Milliarden und setzt auf immer größere Schiffe. Dabei ist das aktuell größte Kreuzfahrtschiff ja bereits 365 Meter lang und 67 Meter breit. Wohin geht die Reise? Die ARD-Korrespondentin Anna Osius aus Kairo navigiert für uns durch das jüngste Kapitel der Seefahrtsgeschichte im Nahen Osten. Majestätisch zieht ein Containerriese am Hafen der ägyptischen Küstenstadt Port Said vorbei, verdunkelt für einen Moment den Horizont der Mittelmeerküste. Es ist einer der Frachter, die auf ihre Fahrt durch den Suezkanal warten. Es ist die geografische Lage, die Verbindung zwischen Asien, Afrika und Europa, die die Seefahrt im Nahen Osten entscheidend geprägt hat. Am Persischen Golf waren es die Dhows, die traditionellen arabischen Schiffe mit dreieckigen Segeln, die Waren vom Golf nach Indien und Afrika brachten. Länder wie Oman, Bahrain oder die Vereinigten Arabischen Emirate, heute bekannt für die Glitzermetropolen Dubai und Abu Dhabi, waren bekannt für ihre Perlentaucher, brachten Gold und Perlen zu den Herrschern der Antike. Heute ist Dubai einer der größten Umschlagplätze für Containerschiffe aus aller Welt geworden. Der Tiefwasserhafen Jabal Ali gilt mit rund 14 Millionen Containern pro Jahr als einer der verkehrsreichsten Wasserumschlagplätze der Welt. Er bezeichnet sich selbst als der größte von Menschenhand geschaffene Hafen weltweit. 35 Kilometer südwestlich von Dubai gelegen, fungiert er als Knotenpunkt für den Handel zwischen Afrika, Europa und Asien. Allein die Containerstellfläche umfasst mehr als 1 Quadratkilometer. Selbst ein Flugzeugträger der US Navy kann im Hafen anlegen. Ganz nach dem Motto der Emirate, höher, schneller, weiter als alle anderen zu sein, wirbt Dubai auch um Platz Nummer 1 als Kreuzfahrtziel. Die schwimmenden Hotels unfassbarer Dimensionen können an 2 verschiedenen Terminals anlanden. Bei der Anlegestelle im Zentrum der Stadt können nach Darstellung Dubais gleich 7 Kreuzfahrtschiffe und damit rund 14.000 Passagiere gleichzeitig abgefertigt werden. Tendenz steigend. Ein Hafen im Nahen Osten erlangte in der jüngsten Geschichte eine mehr als traurige Berühmtheit. Der Hafen von Libanons Hauptstadt Beirut. Denn dort waren neben einer Halle mehr als 2.700 Tonnen Ammoniumnitrat gelagert, die 2020 bei einem Feuer explodierten. Die Folge war eine atompilzähnliche Explosion, die größte seit den Atombombenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki. Bis heute ein Trauma für die Stadt. Und das in einem Land, in dem so viele Menschen sowieso schon keine Perspektive mehr sehen, so wie der erst 12-jährige Yusuf. Ich möchte nach Deutschland und dort Ingenieur werden. Ich habe gehört, dass Deutschland ein schönes und sicheres Land ist. Da gibt es keine Dunkelheit wie hier. Da gibt es Ordnung. Hier haben wir kein System und kein Gesetz. Und so machen sich mittlerweile auch aus dem Libanon, vor allem aber seit Jahren aus Libyen, zahlreiche kleine Boote voller Flüchtlinge auf den Weg nach Europa, im Versuch, das Mittelmeer zu überqueren und bei uns in Europa das Glück zu finden. Viele der verzweifelten Frauen, Männer und Kinder versinken im Mittelmeer, ohne Schwimmwesten und Hilfe. Das ist das wohl traurigste aktuelle Kapitel der Geschichte der Seefahrt im Nahen Osten. Kriege und Konflikte, Naturkatastrophen und wirtschaftliche Perspektivlosigkeit treiben so viele Menschen in die Flucht wie nie das zuvor. Das Mittelmeer gehört dabei das zu den gefährlichsten UN-Flüchtlingshilfswerk spricht der aktuell von mehr die als 110 Millionen. Die zentrale führt von der libyschen und der das tunesischen Mittelmeer Küste gehört nach dabei Italien. Zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Die zentrale Passage führt von der libyschen und der tunesischen Küste nach Italien. Die Mehrzahl der Migrantinnen und Migranten wählte bislang diesen Wasserweg, oft in seeuntauglichen, überladenen Booten, organisiert von möglicherweise kriminellen Schleusern, die ihnen viel Geld für falsche Versprechungen abknüpfen. Der Traum wird freilich schnell zum Albtraum. Mehr als 1000 Flüchtlinge pro Jahr kommen in den Fluten des Mittelmeers ums Leben. Die privaten Seenotretter können zwar manche Tragödie verhindern, doch ihre Aktionen werden zunehmend von der italienischen Regierung behindert. Die rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unternimmt alles, um Migranten daran zu hindern, die Insel Lampedusa und das italienische Festland zu erreichen. Angesichts der Dimension der Fluchtbewegungen verfolgt inzwischen freilich auch die EU eine strengere Abschottung. Migration, ein komplexes Thema, das die Menschen in Europa umtreibt und für das keine einfachen Lösungen existieren. So sieht es auch Torben Knö vom Hamburger Auswanderermuseum Ballenstadt. Gerade läuft dort eine Ausstellung über die Geschichte der Migration. Und diese Geschichte zeigt, so Knö, dass es schon immer Flucht, Vertreibung und Neubeginn gegeben hat. Und zwar nicht nur die Flucht von Menschen aus Ländern der Dritten Welt zu uns nach Europa, sondern auch umgekehrt. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert die Auswanderung von mehr als 50 Millionen Europäern ins gelobte Land Amerika. Es gibt immer bestimmte Gründe, warum Menschen von A nach B gehen. Das sind Kriege, das sind Hungersnöte, das sind Verfolgung aufgrund der Religion, heute natürlich auch Verfolgung von Sexualität, zum Beispiel politische Gründe. Damals zum Beispiel der Goldrausch, die Möglichkeiten der Arbeit, die Erkundung der USA und die Möglichkeiten, dort eben sein Glück zu machen. Und sicherlich wird in Zukunft das Thema Klimaflucht eine immer größere Rolle spielen. Man sieht es ja in Ländern im Pazifikraum, wo Inseln ja teilweise nicht mehr bewohnbar sind. Alles Folgen des Klimawandels, der Folgen der Industrialisierung. Und somit hängen diese Gründe auch oft ganz eng zusammen. Alle Dinge haben Parallelen, sind schreckliche Erfahrungen für diese Menschen. Aber man darf das auch nicht nur auf diese negativen Fluchtgeschichten herunterbrechen, sondern die Migration an sich ist wahnsinnig wertvoll für Gesellschaften, Kulturen, die sich bereichern gegenseitig, Menschen, die neue Impulse in andere Länder bringen, die natürlich auch ihre Arbeitskraft mitbringen. Gerade in Deutschland sehen wir das ja immer deutlicher, wie sehr wir angewiesen sind auf Menschen aus anderen Ländern, um auch unser System am Laufen zu halten. Damit kehren wir wieder zurück in unseren Heimathafen. Sie hörten Eine lange Nacht über die Geschichte der Seefahrt von Margot Litten.